Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Aufnahme läuft. 19.06.2013. Es ist 20.36 Uhr. Wir beginnen mit unserer wöchentlichen Mumble-Sitzung, AG Geldordnung. Ich möchte bitten, sich einzutragen im Tagesordnungspad. Da stehen bis jetzt erst 4 Namen. Und wir sind 12 Leute hier im Mumble. Die Aufnahme mache ich. Wortmeldungen können wir, weil wir gar nicht so viele Tagesordnungspunkte haben, von mir aus gerne über das Mumble machen. Protokoll der letzten Sitzung habe ich heute leider erst geschrieben. Ich war ein bisschen beschäftigt die letzte Zeit. Gibt es dort, falls es jemand schon gelesen hat, irgendeine Gegenrede oder können wir das so beschließen? Keine Gegenrede, so beschlossen. Übersicht offener Aufgaben und Projekte. Hat jemand was dazu anzuregen? Das ist nicht so. Protokollführer wie gehabt. Alle schreiben, wenn es irgendwie geht, mit und ich übertrage es dann hoffentlich ein bisschen schneller ins Wiki. Jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall. Versammlungsleiter würde ich machen. Möchte jemand anders oder hat jemand was dagegen? Das ist auch nicht der Fall. Tagesordnung. Ich würde vorschlagen, wir haben bis jetzt nur einen. Jetzt kommt ein zweiter Punkt dazu. Wir arbeiten das einfach durch und vergeben keine Punkte. Hat jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall. Also, Vorbereitung, Koordinatorenwahl. Diesen Monat laufen halt 2 Koordinatorenposten aus, die ein Jahr umhaben. Das sind Cosmic und Matthias. Der Nikolai ist wohl irgendwie privat so eingespannt, dass er sich auch nicht mehr meldet. Er hat sich zwischendurch mal gemeldet, aber dann nicht mehr darauf reagiert. Ich habe ihn auch nochmal angeschrieben und gefragt, ob er denn nun weitermachen will als Koordinator. Ich habe noch nicht mal eine Antwort drauf bekommen. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir auch diese dritte Position neu besetzen sollten. Ich habe ein Pad angelegt, das ist das 6214-Pad. Dort kann jeder Kandidatenvorschläge reinschreiben, entweder sich selbst oder auch andere. Und dann nach dem bekannten Verfahren über Wiki-Abstimmungen nächste Woche beginnen, dann wieder halt eine Koordinatorenwahl durchführen. Gibt es dazu eine Wortmeldung? Also Matthias hat mir gestern gesagt, dass er eben nicht mehr zur Verfügung steht für als Koordinator. Er möchte aber gerne Sprecher bleiben. Gibt es da von euch irgendwie gegenteilige Meinungen, dass ihr sagt, nee, das passt nicht, das müsste schon ein Koordinator sein? Ja, formelle Gründe. Ja, es waren 2 unterschiedliche Wahlen insofern. Sehe ich auch so. Also ich meine, wir haben da 3 Sprecher, da ist aber auch der Nikolai wieder dabei, ne? Ich guck mal kurz. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht können wir auch auf einen Sprecher verzichten. Ja, das heißt, wir nehmen dann Nikolai raus und das ist dann noch nur noch Matthias und Patrick als Sprecher. Die nächste Sprecherwahl wäre dann ja wahrscheinlich in einem Jahr wieder, ne? Wann haben wir die gewählt? Hat der Sprecher überhaupt schon mal was gemacht? Nö, aber es kann ja sein, dass da noch was kommt. Und wenn nicht, mein Gott, dann nicht. Ja, also finde ich halt besonders unkritisch, dass wir dann nicht mehr 3 haben. Das sehe ich auch so. Ja, also ich schlage halt vor, dass ihr dann in diesem Pad, in dem Orga-Pad, was jetzt eine Woche dort steht, bis nächste Woche Mittwoch, bis wir wieder unsere sogenannte Vollsitzung haben. Wir haben das ja noch gar nicht offiziell beschlossen, dass wir das jetzt in so einem Rhythmus machen, dass wir alle 14 Tage im Prinzip auch mit großartigen Abstimmungen arbeiten und in der anderen Woche nur ein bisschen Smalltalk machen. Sollten wir vielleicht in der nächsten Woche dann auch nochmal offiziell machen, dass es so sein soll. Und damit dann für die AG Europa Leute, die dort mitarbeiten wollen, nicht halt ausgegliedert werden von uns hier sozusagen. Ich habe eigentlich für die Koordinatorenwahl nichts weiter. Also es ist alles bekannt. Ich weiß, dass der AMT sich zur Verfügung stellt. Ich weiß nicht, wer noch. Piratos vielleicht oder keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wer sich da noch zur Verfügung stellt. Cosmic ist ja immer so ein bisschen zwiegespalten. Mal will er nicht. Dem muss man halt dann auch nochmal fragen. Aber es wäre halt ganz gut, wenn wir mindestens 3 Kandidaten zusammenkriegen, vielleicht sogar 5 oder 6 und dann eine vernünftige Wahl machen können. Wie wäre es denn mit einer Perspektive, einfach die Anzahl der Koordinatoren zu reduzieren? Ich meine, faktisch ist es so, dass hier mal mindestens 3 bis 4 nichts tun, ja, oder nichts getan haben aus verschiedenen Gründen und es läuft trotzdem. Also von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht drüber nachdenkt, es auf vielleicht 3 zu reduzieren. Ja, wir haben es ja gerade erst auf 5 erhöht, aus Gründen. Und dass es dann aber nicht so gekommen ist, was du gerade sagtest, weil eben viele nichts tun, das liegt dann wohl auch an der Person. Und es kommt ja nun darauf an, wer eben jetzt sich da neu zur Verfügung stellt. Vielleicht passiert ja auch ein bisschen mehr. Vielleicht wird mir ja auch mal ein bisschen Arbeit abgenommen. Naja, schon. Aber wenn da jetzt 3 aktiv wären, dann wäre das doppelt so viel wie bisher. Ja, gibt es andere Meinungen? Also bis jetzt ist es halt so, dass wir gesagt haben, wir wollen 5. Sonst müssten wir jetzt darüber abstimmen und beschließen, dass wir wieder das verringern auf 3 oder 4 oder wie auch immer. Also eine gerade Zahl ist immer schlecht. Das würde ich aber ungern heute machen wollen, weil da ja wieder so viele fehlen. Wir dürfen heute ja eh nichts beschließen, oder? Nee, das ist ja auch eigentlich mehr eine Orga-Geschichte. Und also ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir eben neu wählen müssen und dass ich da ein Pad angelegt habe und dass wir nächste Woche dann im Prinzip anfangen, das ins Wiki einzustellen und die Wahl durchzuführen. Wir können ja mal gucken, wer sich überhaupt bewirbt. Wenn nur 1 oder 2 sich bewerben für den Posten, ja gut, dann werden wir es wohl reduzieren müssen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Aber das können wir dann ja auch nächsten Mittwoch noch beschließen. Ich wollte nur vorschlagen, dass eben jetzt so viel wie möglich dort vorgeschlagen oder sich selber eintragen oder wie auch immer in dieses Pad, was ich da angelegt habe. Gibt es noch was zu dem Top? Anscheinend nicht. Dann kommen wir zu Top 2. Das ist, glaube ich, von Axel. Axel ist nicht da. Doch, da ist er. Ich bin ja schon da. Das ist immer... Wie weit wollen wir das bekannt machen? Und wollen wir gezielt hier... Wie heißt sie? Cornelia Dingens da... mit einladen? Also eine direkte Einladung aussprechen... oder und soll das am Ende nur in dem übergeordneten oder Geld- und Geldordnung bekannt gemacht werden, oder wollen wir da was Größeres von machen? Also ich finde die Idee der Einladung an zum Beispiel Cornelia oder auch Katascha oder auch noch einige andere, die sich damit mit den Themen beschäftigen, nicht verkehrt. Sollte man vielleicht machen. Wir können die zwar gerne einladen, da ist die Frage, was ist die Zielstellung dieses Gespräches? Wollen wir allgemein nur darüber sprechen, über die Idee, oder wollen wir ins Eingemachte gehen und sehr, wir haben schon vor der Sitzung kurz angefangen, über Details reden, dann sind vermutlich Gäste ein wenig überfordert. Okay, also eine Zielstellung ist Entflechtung des heutigen Bankensystems. Das ist der Main Topic. Ist verstanden. Ich meine nicht Zielstellung von dem Konzept, sondern Zielstellung von der Diskussion. Ja, geht es bei der Diskussion um technische Einzelheiten oder geht es um die Erklärung des Gesamtkonzepts? Das meinst du, glaube ich, ne? Genau. Ja, dann fällt es in den ganzen Topf Bewältigung der Finanzkrise, nachhaltige Bewältigung der Finanzkrise, ein Ansatz der Piraten, der AG. Bevor wir das nicht vernünftig diskutiert haben, würde ich das jetzt nicht so in der Form, ich meine, es ist eine Idee, klar, aber wir müssen ja selbst auch noch darüber, über einige Teile reden, oder nicht? Also, ich hatte auch so verstanden, dass da noch eventuell Kontrapapiere in Arbeit sind und der erste gemeinsame Termin wird sicherlich dann damit zu tun haben, dass man da die Thesen und Antithesen miteinander diskutiert. Ja, vielleicht sollte man tatsächlich erstmal nur ein internes Kaminzimmergespräch machen und danach, denke ich mir mal, wird sowieso das nächste Ziel sein, ist als Vorschlag über Mehrheitsmeinung innerhalb der AG abzustimmen, und dann könnte man vielleicht im Anschluss daraus noch eine Podiumsdiskussion machen, da könnte man zum Beispiel auch Journalisten zu einladen, Wirtschaftsjournalisten, man kann aus der Piratenpartei welche dazu einladen und dann diesen Vorschlag vorstellen und dort diskutieren. Wäre das ein gangbarer Weg? Für mich ja. Ja, kann ich mich gut mit anfreunden. Dann halten wir das doch mal so im Protokoll fest. Das heißt dann konkret, die Einladung geht über die Mailingliste. und nicht genau über einen Blog und nicht über das Größere, sondern die Mailingliste reicht. Wir sind also im kleineren Kreise dann. Erstmal, jo. Ist das so okay? Ja, noch eine Anmerkung von mir vielleicht dazu. Man könnte den Kreis natürlich dadurch auch noch etwas größer machen, dass man, ich sag mal, interessierte Personen außerhalb unserer AG einlädt, mit dem Hinweis, dass es hier darum geht, jetzt das Konzept kritisch zu evaluieren und uns eine Meinung zu bilden und die Kontras und Pros und Kontras zu sammeln, sodass also Leute dann teilnehmen, die an Detaildiskussionen teilnehmen möchten, aber nicht unbedingt welche, die, ich sag mal, eher so High-Level an dieses Thema rangehen, das dann weiterzutragen. Je mehr Leute an der Diskussion teilnehmen, umso mehr Aspekte, unterschiedliche Aspekte kommen natürlich in die Diskussion. Und das kann ein solches Konzept natürlich durchaus auch dann aufwerten. Ja, über die, glaube ich, Promotion können wir uns dann immer noch Gedanken machen. Und ich würde ja dann auch gucken, an welchen Orten man das dann noch weiter vorstellen kann. Das ist ja nicht so ein Ding, was du nur einmal vorstellst, dann ist gut. Sondern es wird sich ja dann, wenn es denn das Konzept komplett steht, ja über einen längeren Zeitraum sowieso ziehen. Ja, Euvicon zum Beispiel. Genau. Das ist ja auch schon bald, ne? Darf man nicht vergessen. Das sind nur noch 6 Wochen. Nee, 8, ne? 8 Wochen. Wo ist die diesmal? In Frankfurt. Da musst du dann hin, Axel. Das nützt alles nichts. Ich sehe gerade, das ist dann 8 Wochen hin. Das ist dann 2. Augusthälfte. 17. 18. August. Ja, okay. Ja, wenn ich da hin muss, kommst du dann auch? Muss ich mal schauen, ja. Wahrscheinlich werde ich es machen, ja. Ich bestelle mir gerade ein neues Auto, das muss ja mal eingefahren werden. Ja, mir fällt gerade, was wir kurz vor der Aufnahme hatten, zu Wischer ein. Dieser eine Inhaltspunkt, den hatten des Bargeldes. Man kann ja hierzu dann für einen größeren Rahmen eine Alternative aufstellen. Das, was jetzt geschrieben steht und die Alternative, die da im Kopf ist. Weil funktionieren tut ja beides. Aber beides hat entsprechende Wirkungen und Folgen nachher in einer Verwaltung. Aber das ist ja machbar. Das ändert ja nichts daran, dass die Banken weiterhin damit entflochten sind. Das bleibt ja erhalten. Jo. Aber das können wir ja dann in der Besprechung klären, wie man denn das Konzept quasi vorstellt. Es wäre kein Problem, zum Punkt Bargeld zum Beispiel einen extra Punkt zu machen und zu sagen, ja, wir können uns diese oder diese Variante vorstellen. Ja, Bargeld stirbt, dem ist so. Genauso wie das Gold mal gestorben ist und durchs Bargeld abgelöst worden ist. Das hatte auch noch ein paar Nachwehen. Das ist eine ganze Zeit lang eine Leiche massiert worden. Und Bargeld ist jetzt heute für mich in dem Zustand, dass es jetzt eine Leiche ist, die noch eine Zeit lang massiert wird. Ja, ich habe schon mal in einem anderen Zusammenhang diskutiert über das Thema Bargeld. Da ging es darum, dass ich mal ausgerechnet habe, wenn man Finanztransaktionen, also nicht das, was so die Banken machen, sondern jede einzelne, also wenn ich eine Rechnung bezahle zum Beispiel, wenn man das besteuern würde mit 1%, dann würden irre hohe Summen bei rauskommen. Das mit der AG Steuerpolitik habe ich das mal kurz andiskutiert. Dort wird das natürlich anders gesehen, aber ich fand das von Grundidee fand ich es nicht schlecht. Und dann hieß es ja, was ist mit Bargeld? Dann sage ich aber, anonyme Geldkarte ist ja kein Problem. Und ich denke mal, das wird auch irgendwann kommen. Und dann wird eben vom Giralgeld umgebucht auf die anonyme Geldkarte und dann ist es das Gleiche. Also die anonyme Geldkarte funktioniert gut. Heute hat ja schon jeder eine Geldkarte zur Verfügung, noch nicht anonymisiert. Das ist in seinem EC-Kartenchip drin. Ich benutze ihn übrigens auch als neue zur Verfügung stehende Geldart. Diese Geldkarte oder dieser Chip, den gibt es aber auch anonym. Kann ich zur Bank gehen, dann kriege ich eine White Card. Die ist niemand mehr zuordnungsbar. Also das ist alles machbar. Ja, Wischer, Bunky, du bist gleich dran. Wischer, wieso Überwachung stattgegeben? Also anonym, ist genauso wie das Bargeld. Wo ist das Problem? Naja, es ist digital. Es kann nie so anonym sein. Es entspricht gewissermaßen dem Bitcoin. Da ist doch vor einigen Wochen was durchgelaufen. Da hat jemand das Konto gehackt, das Euro-Konto gehackt, eines Traders, schieß mich sonst wie. hat mit diesen Euros Bitcoins gekauft und hat diese Bitcoins transferiert. Und das war's. Das ist so anonym, es ist nicht feststellbar, wo die hingegangen sind, wer die hat, gar keine Chance. Und diese anonyme Geldkarte basiert vom Grundprinzip auf den identischen Abläufen. So, Bunky. Ja, bin ich hörbar? Ja. Okay, also ich wollte nochmal zu diesem Target-3-System fragen, weil das, soweit ich, vielleicht habe ich es auch nur übersehen, die Kreditschöpfung, das wäre nochmal ganz interessant zu sehen, wie das abläuft. Und dann entstehen ja Verbindlichkeiten und Guthaben, wenn ich das so verstanden habe. Gibt es da einen Zins? Also welche Rolle hat der Leitzins? Gibt es so etwas wie einen Leitzins und Geldpolitik? Das ist die grundsätzliche Frage, will man sowas haben? Weil alles, was an Ausgaben, sprich Kosten und Fixkosten in Banken auftritt, muss am Ende durch eine Einnahmen gedeckt werden. Und die Einnahmen sind die Zinsen der Kredite. Das, sage ich mal, ist das Schwergewicht. Und je höher die Kosten, das muss umgelegt werden, desto höher werden die Kreditzinsen. Das ist die Wirkung. Man kann entscheiden, Geld ist eine staatshoheitliche Aufgabe, und das wird einfach durch die Gemeinschaft getragen, sprich durch Steuern. Dann wird für diesen ganzen Spaß, für diesen Transfer nichts erhoben. Als andere Möglichkeit gibt es das, was heute real existiert, im Target 2, denn das Target 3 ist ja nichts anderes als das heutige Target 2, nur eine Ebene tiefer angesetzt. Erheben Gebühren pro Transaktion. Die haben also überhaupt keinen Zins da, sondern nur pro Transaktion muss gelöhnt werden. Darüber muss man sich die Karten legen und entscheiden. Ich persönlich bin ein Freund davon, Kreditzinsen immer so niedrig wie möglich und sage, Geld ist eine staatshoheitliche Aufgabe. Auch wenn wir diese staatshoheitliche Aufgabe zum Teil an Privatbanken vergeben haben, die machen wir dann halt zu billigen Unternehmen, so dieser Rechtsform. Und sage, nix, tragen alle, fertig. Diese paar Ausgaben werden durch Steuern gedeckt. Und die Kreditzinsen möglichst keine Kosten in Banken anfallen lassen, damit die Kreditzinsen immer tief bleiben. Kri, ich habe dich gesehen, ich wollte auch noch eine kurze Anmerkung machen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass Draghi angekündigt hat, eventuell negative Zinsen für die Einlagen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank einzuführen. Ja, das Ergebnis wäre dann natürlich auch nur, dass die Kreditzinsen dann dementsprechend steigen, weil die Kosten, die die Banken dadurch bekommen, würden natürlich dann umgelegt werden auf die Kreditkunden. Also ich finde es sehr charmant, die Zentralbank einfach komplett rauszuschmeißen. Ich meine, die hat sowieso keine Lenkungswirkung mehr. Die hat reine Verteuerungswirkung auf Kreditzinsen und das kann man umgehen. Ja. Und Guthabenzinsen interessieren dann ja auch nicht mehr. Ja, bevor Krieg kommt, die Banken können ihre Einlagen nicht loswerden. Sie werden immer nur von einer Bank zur anderen transferiert und da auch nur der Saldo. Das heißt, die Einlagen bleiben immer bei den Banken. Das heißt, das sind tatsächlich die Fixkosten, die jetzt bei den Banken von Draghi aufs Auge gedrückt werden, ohne dass die Banken eine Chance haben, diese Kosten loszuwerden. Das ist ja das Irre. In den Artikeln, die da herumkursieren, taucht doch immer wieder der Satz auf, die Banken sollen das doch endlich an die Wirtschaft weiterverleihen. Nur genau das können sie gar nicht. Es bleibt einfach immer bei Banken, diese Einlagen. Sie können die Bank gar nicht verlassen. Kri. Ja, ein anderer Effekt habt ihr übersehen. Speziell vorhin habe ich ein bisschen was von Bargeld gekriegt. Das ist keine so vernachlässigbare Größe. Ich weiß nicht, ob ihr probiert habt oder nicht in Italien oder sowas, wenn man was kauft, wenn man nicht über Karte zahlen will und bar zahlt, gewisse Prozent Rabatt kriegt man. Das ist auch hier, aber nicht überall. Und das ist gang und gäbe in Fernosten und so. Und außerdem habe ich die Erfahrung in Indien und so weiter, wenn jemand Bestechungsgelder genommen hat, die gehen nur über Bargeld und die kann er auch nicht in Bank deponieren. weil da wird, da kann gefragt werden, woher die kommen und so weiter, diese Einnahmen. Und dadurch entsteht eine Parallelwirtschaft, Parallelleben. Und das ist gang und gäbe in alle die sogenannte Orient. Das ist eine der orientalische, manchmal sagt man orientalische Denkweise etc. etc. Und das ist das, was da geschieht. Und Bargeld muss man, wenn man in den Griff bekommen will, muss man etwas daran denken und etwas anderes machen. Axel? Eine direkte Frage an Kri, wann warst denn du zuletzt in Italien? Italien war ich, ja, das ist schon lange her, aber in Indien war ich vor 6 Monaten und ich werde am 2. Juli wieder hinfliegen und ich versuche von Indien aus in unsere Mumble reinzukommen, wenn es möglich ist. Ich weiß nicht, wie das wie meine Verbindungen sein werden mit Internet und so weiter. Wenn es nach Möglichkeit, werde ich euch berichten. So, also ich war einmal in Indien, das ist jetzt 25, das ist jetzt tatsächlich, ja, das ist über 20 Jahre her. Da habe ich im hinterletzten Kuhdorf mit der Kreditkarte bezahlen können. Ansonsten habe ich nicht indische Probleme, Geldprobleme zu lösen. Wir sind hier in Europa. Und nun aktuell zu Italien. Wer heute in Italien mit Bargeld bezahlt, bekommt einen Beleg. Egal, ob das ein Eis auf die Hand ist oder ein größerer Betrag. Und da, heute ist da, das wird streng kontrolliert, wirklich streng kontrolliert. Man kriegt auch nicht mehr im Kaffee einfach so. Da kriegt man auch einen Beleg. Und diesen Beleg muss man mitnehmen, bis man weit genug weg ist vom Kaffee. Weil das kann passieren, dass die Guardia, die Finanzer da vorne auftaucht und sagt, wo ist der Beleg? Und wenn man den Beleg nicht hat, dann kriegt der Wirt einen reingedrückt. Und der andere auch. Also das hat sich alles verändert. Das, was man, das, was du eben beschrieben hast über Italien, das gilt schon lange nicht mehr. In Griechenland haben wir die gleiche. Oder was in Indien ist, das habe ich hier nicht zu lösen. Wir haben hier, wir sind hier in Europa und wir haben in der Zwischenzeit das Giralgeld und Konten für jedermann, das ist alles schon da. Wie die das irgendwann in Indien lösen, die können das abkupfern, die können machen, was sie wollen, das interessiert mich hier nicht. Das ist nicht der Punkt, sondern diese Bargeldtransaktionen und Bargeldmethoden, sage ich mal, da ist ein Export der Vorgänge von Orient hierher. Das siehst du gar nichts. Du kriegst nichts mit offiziell. Das ist das Problem. In Indien auch offiziell überhaupt, alles ist fantastisch, alles läuft wunderbar mit IMF und so weiter, das ist IWF in Englisch, und das ist da, du kannst nichts nachweisen, nichts sehen, und das ist das, alles geht über Bargeld, und das ist der Grund, warum Silvio Gesell vor 100 Jahren etwas vorgeschlagen hat. Und wenn man solche Methoden, ich meine, Bargeld, das ist nicht hortbares Geld, macht, ist es etwas machbar. Aber wie das existierende Bargeld, das ist absolut genauso wie Gold. Und damit wollen die alle Zinsen hochhalten. Aber mit Druckbarkeit des Geldes ist nicht möglich, Zinsen zu hochhalten. Und das sind die komische Erscheinungen, die da sind. Und die kommen aus Bargeld und Hortbarkeit des Bargeldes. Also das Thema Bargeld soll ja eigentlich auch gar nicht mit dem Vorschlag Tage 3 gelöst werden oder das Problem. Das ist ein Problem, was ja aktuell auch existiert. Da muss man sich dann andere Gedanken machen, weitergehende Gedanken. Das, was mit dem Tage 3 Problem gelöst werden soll, ist die Abhängigkeit des Staates von den Banken. Und da sehe ich eigentlich eher den Ansatzpunkt. Und danach, wenn man das geschafft hat, dann kann man sich sicherlich auch nochmal über die Korruption und über das Bargeldproblem Gedanken machen. Ja, wie man Betrug oder Steuerhinterziehung in den Griff kriegt, ist Angelegenheit der Behörden, der Exekutive und des Gesetzgebers, was er halt für Zugriffsrechte ermöglicht. Aber mit Sicherheit nicht Bestandteil dieses einfache Beschreibung des Tage-3-Systems. Das läuft nämlich völlig unabhängig davon. Ein Verrechner von Überweisungen und eine Wirtschaft, die mit Bargeld arbeitet oder eine, die mafiöse Geschichte da, die Hochkriminalität, die auch ganz gerne mit Bargeld arbeitet, hat mit dem Kram, das sind, die Leute sind völlig unabhängig voneinander. Also, das ist nicht Bestandteil dieses Target 3 Vorschlags. Bunky? Ja, also ich habe vorhin, hört man? Ja. Also ich habe vorhin diese die Zentralbankpolitik als nicht effektiv angesehen, die Zinspolitik. Also natürlich ist die Zentralbank, die EZB, da selber dran schuld, dass sie sich mit Mindestreserve von 1% eigentlich da aus dem Spiel gekickelt hat. Natürlich hat es auch was mit Finanzmärkten zu tun. Und auf der anderen Seite ist natürlich, wissen wir alle, dass die EZB-Politik in dem Sinne gescheitert ist, die Geldpolitik, dass zwar das durchschnittliche Inflationsziel stimmte, aber überhaupt nicht die regionalen Inflationen überhaupt nicht. Also in Griechenland, wissen wir, lag es immer deutlich darüber, die Inflation in Vorkrisenzeiten, und in Deutschland, in der Bundesrepublik, immer darunter. Und deswegen ist jetzt nochmal meine Frage. Also ich denke schon, dass das Argument der Geldpolitik, dass das schon wichtig ist, dass es schon eine monetäre Verantwortung gibt, die Geldmenge zu regulieren. Und da würde ich gerne wissen, wie könnte man oder sollte diese Schnittstelle, ja, wie kann eine, sollte es eine zentrale Behörde sein, die die Geldmenge reguliert und sagt, in Boomzeiten, wenn die Inflation anzieht, irgendwie die Kreditvergabe verknappen kann, und in Deflationszeiten die Kreditvergabe irgendwie beflügeln kann. Also bevor Axel jetzt was sagt, würde ich direkt darauf antworten. Kannst du mir, Bunky, mal erklären, wann in den letzten zum Beispiel 30 Jahren die Geldpolitik der Zentralbank genau das Problem gelöst hat, von dem du gerade sprichst? Das gibt's nicht. Die Geschäftsbanken steuern die Geldmenge, beziehungsweise die Kunden der Geschäftsbanken, nicht die Geschäftsbanken selbst, sondern die Kunden der Geschäftsbanken. Die Zentralbank hat überhaupt keine Kontrolle über die Geldmenge. Das haben wir gerade gesehen, wie sie da zig Milliarden rausgeschossen haben, billiges Geld für 0%. Oder ein bisschen drüber, und die Geschäftsbanken haben es genommen aus Refinanzierungsgründen und nicht, weil sie es weiterverleihen wollten, das können sie ja gar nicht, aber es ist da ja nichts passiert. Die Geldmenge wird ausschließlich dadurch gesteuert, wie viel Private oder Unternehmen bereit sind, Kredite aufzunehmen. Und da kann die Zentralbank machen, was sie will. Da kann sie den Zinssatz auf 10% oder auf 0% setzen. Entscheidend ist das, was der Endkunde macht. Genau, gebe ich dir völlig recht. Genau ist der Punkt. Die EZB ist, zumindest was die Einschränkung der Geldpolitik, was die Lockerung der Geldpolitik angeht, völlig machtlos, die Exzesse, also wir haben ja eben diese Inflation an den Vermögensmärkten, ich hatte die Zahl eben, irgendwie das BIP ist in den 15 Jahren vor Krise 25% gewachsen und die Geldmenge um 190% oder so. Also es ist völlig, völlig daneben, zu behaupten, die EZB hätte irgendwelche Inflationsziele erreicht oder irgendwas. Also die EZB ist einfach ein völlig krankes Konstrukt, und ich finde es super, dass wir uns hier Gedanken machen und diesen Vorschlag, das irgendwie zu verbessern. Trotzdem sehe ich nicht die Frage beantwortet, lässt sich diese, es rechtfertigt ja nicht, ein System zu installieren, das diesen gleichen Fehler endogen, also schon inne hat, wie was wir jetzt sehen. Ja, okay. Also die Zentralbank hat ihre Macht am 1. Januar 1994 endgültig abgegeben. Das war das Datum, als das Gesetz der zweiten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft getreten ist. Das war der Todesstoß der Zentralbank. Dann ist das bisherige noch ein bisschen weitergeführt worden, weil bis man das so gemerkt hat. Und heute ist es so, die ist überflüssig. So, Geldmengensteuerung. Frage ich erstmal, warum? Es gibt Tilgungen, die sind geldreduzierend. Es gibt vielleicht zukünftig keine Sparvorgänge. Ich nenne sie mal weiterhin Sparvorgänge. Also Geldhortungs-, Geldansammlungstätigkeiten, die sind geldmengenreduzierend. Und es gibt die geldmengenerhöhenden Vorgänge, die zunächst erstmal die Tilgungen ausgleichen. Das sind letztendlich die Kredite. Die Kredite gibt es drei Gruppierungen. Personen, Unternehmen, Staat. Auf Personen und Unternehmen, die unterliegen der Tilgung. Hier könnte sich eine Stabilität einstellen, dass Tilgungsvolumen eher so hoch sind wie Neukreditvolumen. Dann hat das überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Geldmenge. Und wenn da irgendwelche tatsächlich irgendwas sein soll, dann sage ich, der Staat. Der Staat ist die Funktion, die die gehortete und gesparte Geldmenge, also die aus der Kaufkraft, die nicht mehr kaufkraftwirksam ist, die nicht mehr zu Einkommen anderer wird, sondern die wirklich raus aus dem Spiel ist, die muss der ersetzen. Und hier kann man eben mal eingreifen. Wenn man sieht, insgesamt viel Neukredite, dann wird der Staat weniger viel Gespartes ersetzen. Wenn dann in dem Moment, ein, zwei Jahre später, sehr hohe Tilgungsströme einsetzen, das ist die logische Folge der Kreditvergabe an Personen und Firmen, dann darf er, und es kommt mit einmal zu einer deflationären Entwicklung, dann darf er das nachholen an Geldschöpfung, was er vorher als Ersatz des Gespartes nicht ausgegeben hat. Also hier kann man sehr wohl eine Steuerung einsetzen, die erfolgt aber indirekt. Heute haben wir gar keine Steuerung, aber wirklich überhaupt keine, und dann hätten wir zumindest eine. Klaus? Also ich sehe auch das große Problem des Konzeptes in dem soeben Gesagten. Und ich sehe es auch nicht als Argument zu sagen, dass ein Defizit, was wir heute haben, nämlich eine fehlende Möglichkeit der effektiven Geldsteuerung durch die Zentralbank, dass wir das heute schon haben und dass es im zukünftigen System kein Defizit ist. Ich denke, eine wesentliche Funktion eines neuen Konzeptes, Geldsystemansatzes, muss sein, dass genau diese Funktion effektiv vorhanden ist. Und ob das ohne Zentralbank geht, das wird noch zu diskutieren sein. Auf jeden Fall wird es mit Zentralbank beziehungsweise mit entsprechenden alternativen Institutionen, die dann auch das Empowerment haben, um solche Steuerungsmaßnahmen effektiv durchzuführen. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und das große Problem eigentlich des heutigen Systems ist, dass die bankengesteuerte, also die geschäftsbankengesteuerte Kreditvergabe sich prozyklisch verhält. Das heißt also, wenn die Wirtschaft boomt, dann wird auch mehr und mehr Kredit ausgegeben. Und das führt dann, wie wir das ja alle kennen, zu diesen bekannten Blasenbildungen. Was eigentlich notwendig wäre, wäre ein Mechanismus, ein Geldsystem, der hilft, die Geldmengensteuerung antizyklisch zu steuern. Und da wäre zu diskutieren, ob das Target 3 Konzept hergibt. Okay, ich hatte mich zu Wort gemeldet. Ich habe jetzt muss jetzt auf zwei Sachen antworten. Also einmal die Geldmengensteuerung der EZB. Also bin ich, wie gesagt, davon überzeugt, dass die einfach nicht existiert, nicht existent ist. Es gibt aber das, was Axel gerade schon angesprochen hat, natürlich die Alternative. Wenn man denn jetzt das Target-3-System umsetzen würde, dann würde ja im Prinzip die ganze Zentralbankfunktion wegfallen. Die Zentralbank könnte dann aber eine neue Funktion bekommen. Sie könnte nämlich anfangen zu dokumentieren, das ist so meine Idee auch der neuen Staatsfinanzierung. Also ich frage mich immer, warum müssen wir den Staat über Banken finanzieren, die sich daran bereichern und es dann an ihre ihre Aktionäre wieder auszahlen? Man könnte es ja so machen, dass man sagt, wir wissen, so und so viel wird gespart jedes Jahr, so und so viel an neuen Krediten wird vergeben. Das ist also der Überschuss auf der einen Seite von den Privaten, von den Unternehmen, auch vom Ausland. Und die Differenz davon plus das Wirtschaftswachstum, was wir ja auch ausrechnen können, alles das vom Vorjahr sozusagen, das sagt die EZB, liebe Politik, das bekommt ihr von uns, für jedes Land dann jeweils. und mehr nicht. Und den Rest müsst ihr dann halt durch Steuereinnahmen und Ausgaben regeln, was ihr damit machen wollt. Aber das würde dann eine vernünftige Geldmengensteuerung sein, die also auch nur abhängig ist von dem, was halt gespart wird, wo Überschüsse sind oder wo Ersparnisse sind und was wir noch an Wirtschaftswachstum haben. Der nächste Punkt war das, was du gerade sagtest, Klaus, mit pro- und antizyklisch. Nochmal? Ja, genau, das darauf wollte ich hinaus. Das hat ja nie funktioniert, wie du es gerade richtig gesagt hast. In einem Boom sind die Banken natürlich bereit, deutlich mehr Kredite rauszugeben. Auch hier sehe ich dann eine neue Funktion der Zentralbank, welche auch immer, ob der Bundes- oder der EZB, und zwar die Bankenkontrolle. Wenn nämlich eine vernünftige Bankenkontrolle zum Beispiel bei der Immobilienblase in Spanien stattgefunden hätte, wo regelmäßig, also wirklich alle 14 Tage oder einmal im Monat geguckt wird, wie hoch sind denn die Gegenwerte gegen diese Kreditvergaben, dann wäre es gar nicht zu so einer Blase gekommen. Also das wäre auch noch ein Punkt, den die Zentralbank dort wunderbar übernehmen könnte. Und ich glaube, mit diesen Geschichten, also Zentralbank erstmal komplett rausnehmen aus den Banken und das Target-3-System einführen, dass wir das Problem des Too-Big-to-Fail und Too-Interconnected-to-Fail rauskriegen. Banken können eben pleite gehen, es stört nicht. Der Staat ist nicht mehr erpressbar, die Politik ist nicht erpressbar. Die EZB könnte eine vernünftige Geldmengensteuerung machen, die abhängig ist von dem Verhalten der Bürger in den jeweiligen Ländern und auch der Unternehmen und des Wirtschaftswachstums, könnte eben sagen, das und so ist es letztes Jahr gewesen. Politik, ihr bekommt dieses Jahr 25 Milliarden, macht damit was. Und Kontrolle der Banken über deren Kreditvergabe. Das sind die Punkte, glaube ich, die am wichtigsten sind dabei. Und nach mir hat sich Wischer gemeldet. Jo, danke. Also ich glaube, Buki hat einen wichtigen Punkt gemacht, ne? Wie ist die Steuerung der Geldmenge oder der Kreditschöpfung? Auf der Diskussionsseite habe ich das ja auch schon angestoßen, dass ich das als eminent wichtig erachte, dass man auch in dem Target 3 oder gerade in dem Target 3 System da eingreifen muss. Und ich würde auch vorschlagen, das ist nicht sicherlich dann ein Thema für die weiteren Kaminzimmergespräche, dass wir dann dazu auch was an das Konzept heran, also an das Target 3 Konzept auch was heranhängen, weil es nämlich auch sehr eng zusammengehört, dass ich glaube, es wäre sinnvoll, dafür das Geldmengenkontrollkonzept quasi damit anzuhängen. Ich habe es ja geschrieben, jetzt Axel und Rudi haben gerade schon ins Horn geblasen, dass der Staat eben die Geldmenge erweitern oder verkürzen könnte. Ich hatte noch auf der Diskussionsseite angemerkt, und Axel war dem ja nicht abgeneigt, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, dass man eben die allgemeine Kreditschöpfung der Banken auch direkt bevor es sozusagen losgeht, beeinflussen könnte, indem man sagt, okay, ihr dürft Geld nur noch für realwirtschaftliche Investitionen schöpfen. Zum Beispiel. Und dafür könnte man ja dann auch die freigewordenen Banker oder Bundesbanker, wie auch immer, einsetzen. Aber das, wie gesagt, wäre dann noch was, was man vielleicht als Konzept an das Target-3-Konzept anhängen sollte. Genau, da bin ich auch voll bei dir. Axel? Ich würde das noch, was du eigentlich schon ausgeführt hast, grob, da gehe ich einmal genauer rein. Eben ist das Wort Boom gefallen. Also das Klartext, Unternehmungen als auch Personen haben gegenüber dem Vorzeitperioden eine erhöhte Neukreditaufnahme. Das bedeutet aber auch wirtschaftliche Aktivität und Zahlungsströme und das führt zwangsläufig zu höheren Staatseinnahmen. Und das geldmengensteuernde Element ist jetzt hier der Staatsanteil, der ja eigentlich das Gesparte ausgleichen soll und der wird jetzt geringer ausfallen. So, und damit stabilisiert sich's. Nach dieser Boomphase setzt das andere ein, nämlich dass die stark erhöhten Tilgungsvolumen oder das Neukreditvolumen wird mit einmal negativ. Und hier, damit jetzt diese insgesamt kaufkraftwirksame, wirtschaftswirksame Geldmenge nicht zu stark absinkt, darf jetzt hier der Staatsanteil wieder etwas ausgeweitet werden. Also ich sehe hier schon eine Balance, auch dieses von innen heraus. Wir überlassen den ganzen Geldmengenkram das, was da draußen im Publikum so so passiert. Und regulierend ist wirklich nur das dritte Element des Staatsanteils, der eben über mehr Staatseinnahmen bei Boom verfügt und über geringere Staatsanleihen, wenn die Tilgungsvolumen größer sind, dann darf das wieder etwas ausgeglichen werden und beides hat Wirkung auf die Geldmenge. Kri? Das ist so, mein Eindruck ist, dass das unabhängig von Einzelkomponenten von was wir jetzt diskutieren, beispielsweise die Geldmengensteuerung und so weiter, damit ist es nicht getan, sondern verschiedene Komponenten wirken untereinander. Das ist dieser Cross-Effekt, Cross-Wirkungseffekt. Das ist das, was wir auch betrachten müssen. Zunächst als erste Stufe, jedes für sich diese Komponenten zu betrachten, ist schon richtig und notwendig. Aber insgesamt auch muss man betrachten. Das ist das, was ich mal erinnern will. Ja, und genau diese volkswirtschaftliche Betrachtung ist ja eigentlich das, was den meisten Politikern zurzeit leider abgeht, dass die da nicht drauf gucken, sondern der Meinung sind, wenn alle sparen, geht's allen besser. Dass das da aber unterm Strich zu Katastrophen führt, sehen wir ja in Südeuropa im Moment. Ich wollte noch einen Punkt sagen, dass die Wirtschaftstätigkeit, alle diese momentan existierenden Regeln und so weiter sind aufgestellt in der Zeit, wo Wirtschaftstätigkeit alles gut gegangen ist und um in Wachstum alles ausgeglichen hat und irgendwie gut zu Rande gekommen sind. Aber heute sind wir in eine Sättigungsphase in verschiedene, ökonomische Bereiche, zum Beispiel Fahrzeugbau und so weiter. Diese Dinge, früher war es Fahrzeugbau, hat 37% der Ökonomie ausgemacht. Aber heute kann es nicht und bald bricht alles zusammen. Und Fleisch wissen wir ja. Und was machen wir? Die exportiert man zu Entwicklungsländern und deren Märkte kaputt machen und die Leute dort nichts zu essen haben, kommen sie und strömen sie nach Europa ein. Ist das die richtige Politik? Da muss man da ein bisschen überlegen und das auch diese Sättigung, in welche Gebiete dieser Sättigungseffekt da ist und so weiter, muss man in ermitteln und das aufzeigen, dass das so geht es nicht. Ja, also das eine ist ja die Geldpolitik, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Das, worauf du abzielst, ist ja die Wirtschafts- und Lohnpolitik. Das ist ja auch ein Lieblingsthema von mir. Das hattest du vorhin in deinem ersten Ansatz auch schon mal gesagt, dass halt Inflationsziele nicht eingehalten wurden, die mal gemeinsam festgelegt wurden. Das sind natürlich Sachen, darüber ist auf europäischer Ebene in der Währungsunion definitiv zu reden und dafür ist dann die Politik verantwortlich, dort einzuwirken, dass eben die Löhne, also die Lohnstückkosten vor allen Dingen, sich halt an dem Inflationsziel, was man gemeinsam festgelegt wurde, auch annähern, dass alle in dem Bereich von 2% sich bewegen und nicht die einen drüber, die anderen drunter und wir dann hier eine Wettbewerbssituation in Europa bekommen, wo sich Deutschland im Moment natürlich logischerweise sehr gut darstellt, was aber wie ein Bumerang zurückkommen wird, wenn wir nicht irgendwann jetzt demnächst eingreifen werden. Gut, gibt's noch Wortmeldungen zum Thema Tage 3? Oder machen wir heute eine kurze Sitzung? Axel? Ja, den vorhin ist mal wieder gekommen. Die EZB, sprich die Zentralbanken, haben mal eben kurz da so und so viel Milliarden, reingepumpt. Das ist ja die völlig falsche Sichtweise. Die können überhaupt nichts pumpen. Die können nur zur Verfügung stellen und sie stellen zurzeit unbegrenzt zur Verfügung. Nehmen tun die Geschäftsbanken. Und wenn die Geschäftsbanken der Ansicht sind, sie nehmen jetzt 221 Milliarden, dann nehmen die 221 Milliarden. Und da kann der Herr Draghi mit seinem gesamten Stab vor den Vorderen der Geschäftsbankvorstände auf die Knie fallen und sagen, wir möchten aber, dass noch 10 Milliarden mehr genommen werden. Die Zentralbank kann's nicht. Es geht nicht. Die ist hier ein reiner passiver Dienstleister. Und auch wenn die Zentralbank aktiv tatsächlich mal ein paar Staatsanleihen und sonst was von Banken abkauft, dann ist das ein ganz kurzzeitiger Eingriff, der maximal 4 Werktage anhält. Muss es am Mittwoch machen. Dann kaufst du am Mittwoch für 100 Milliarden irgendwas auf dem Wertpapiermarkt. Von wem? Von Banken natürlich. Dann steht 100 Milliarden bei den Banken Zentralbankgeld, sonst erstmal nichts. Und am nächsten Dienstag verringern die Bankgeschäftsbanken ihre regelmäßigen Refinanzierungen, die da ja sind, um 100 Milliarden. Und damit ist dieser nette Effekt, ich habe gerade 100 Milliarden Zentralbankgeld erhöht, wieder verpufft. Auch hier sind einzig und allein die Geschäftsbanken die Akteure und die Zentralbank ist nur ein Anhängsel hinten dran. Also die Zentralbank ist der Schwanz vom Hund. Und der Schwanz wackelt nun mal nicht mit dem Hund, sondern umgekehrt. Bookshop, du hast hier reingeschrieben, 1 Billion Euro bekommen die Geschäftsbanken zu 1% für 3 Jahre. Ja, was machen die damit? Also erstmal ist es natürlich so, dass sie einen Teil davon sowieso ersetzen mussten. Also sie haben nicht in 1 Billion bekommen, sondern Axel hat das mal verifiziert. Ich glaube, war die Hälfte ungefähr. Aber das Geld wird gleich wieder sofort bei der EZB angelegt. Das passiert damit ja nichts. Ja, das weiß ich ja. Also die eine Billion waren tatsächlich mit der Verrechnung der Rückgaben viel, viel weniger. Das waren nur ein paar hundert Milliarden, 300 Milliarden oder so. Ja, 300 Milliarden sind übrig geblieben. Das waren nur 0,3 Billionen. Das war das Erste. Das Zweite ist, das 1% ist nicht 1%, sondern das 1% ist variabel. Und mit jeder Du bist stumm. Das ist nicht fix der Wert gewesen. Das Dritte ist, die Mindestlaufzeit von diesem 3-Jahres-Tender beträgt 1 Jahr. Nachdem dieses erste Jahr vorbei war, haben die ersten Banken diesen 1-Billionen-Tender tatsächlich reduziert. Der liegt schon nicht mehr bei 1 Billion. Also das, was damals vor über 1 Jahr da in der Zeitung geschrieben worden ist, ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, habe mir gedacht, können die keine Fußnoten lesen? Da steht in Fußnote 1 und 2 alles drin. Ja gut, aber das war trotzdem notwendig zu dem Zeitpunkt gewesen, weil die Banken, früher war es halt so gewesen, dass die Banken untereinander halt sich die Kredite gegeben haben und jetzt ist es halt nicht mehr da, dass innerhalb der Banken sich die Banken halt finanzieren. Das war halt der Schritt gewesen. Also ansonsten hätten wir dann wirklich unkontrollierte Bankpleiten. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt gerade, weil es ist sozusagen jetzt entflochten sind die meisten Banken jetzt, also die Verbindung mit anderen Banken sind jetzt nicht mehr so stark wie früher. Jetzt kann man auch viele Banken auch, sagen wir mal so, abwickeln. Wie kommst du da drauf, dass die nicht mehr so verflochten sind? Wenn ich mir das Volumen anschaue, hat das zugenommen. Das ist von 2 Billionen in der Zwischenzeit irgendwo bei 2,5 Billionen. Und zwar nur der deutschen Banken unter Forderungen, Verbindlichkeiten und die gegenseitig haben. Und so wie ich das sehe, ist das sogar gestiegen. Also ich sehe überhaupt keine Entflechtung. Ja, das war ja auch zu dem Zeitpunkt halt so, dass es zu Beginn dieser Finanzkrise sehr viel Misstrauen unterhalb der Banken gab und die sich eben gegenseitig nicht mehr Geld geliehen haben. Das war ja auch der Grund, warum die EZB das eben ins Leben gerufen hat und gesagt hat, so, wir schießen da jetzt mal was rein, dann braucht ihr nicht mehr gegenseitig Kredite, ihr könnt es auch bei uns nehmen. Aber das ganze Problem, über das wir hier gerade reden, das ist mit Target 3 zu lösen. Und deswegen halte ich das eben für einen sehr, sehr sinnvollen Vorschlag. Einen von mehreren Vorschlägen, die ich halt noch sehe, unter anderem, wie gesagt, Staatsfinanzierung und die Geschichte mit dem Lohnstückkosten innerhalb Europas. Das sind so die 3 Punkte, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Bunki hat sich zu Wort gemeldet. Ich finde, der Vorschlag ist natürlich sehr gut mit dem Target-3-System, aber ich denke, wir sollten hier trennen. Also das ist, eher tendenziell langfristiges oder entfernteres Ziel, positiv formuliert. Trotzdem gibt es aber auch realpolitisch natürlich Einflussmöglichkeiten. Und was diese LTAOs angeht oder jetzt die OMTs, ist natürlich immer die Frage, natürlich kann die EZB ein leckeres Angebot machen oder so ein unmoralisches Angebot machen und die Staatsanleihen zum Beispiel zum Nennwert aufkaufen. Also bei diesen LTROs sind ja Abschläge als der Sicherheiten verlangt worden und dadurch Abschläge in Höhe von 55 bis 75% gemacht worden, gerade in Hinblick auf drohende Haircuts. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Banken weiter Risiken in ihre Bilanzen hatten. Wenn man jetzt sagt, man kauft deswegen jetzt, weil das nicht funktioniert hat, natürlich hat es nicht funktioniert, weil die Risiken weiter in den Bilanzen standen, hat man jetzt gesagt, man kauft die endgültig auf, die Papiere und löscht damit die Risiken aus den Geschäftsbankbilanzen komplett raus. Und da ist auch wieder die Frage, zu welchem Preis macht die Zentralbank das? Und da denke ich, kann die Bank schon über, sage ich mal, unmoralisches Angebot beliebig Geld noch in den Markt pumpen, wenn sie über die Staatsanleihen geht. Ja, aber nein, das ist nein, das kann sie nicht. Weil im gleichen Moment, am nächsten Dienstag ist Tendertag, die Banken dieses, was die Zentralbank durch Aufkäufe geschaffen hat, sofort wieder reduzieren. Und das kann man an der Tender-Historie wirklich 1:1 sehen. Das ist wirklich so. Die Zentralbank ist machtlos. Auch wenn man das nicht wahrhaben will. Es ist so. Und dazu kommt ja noch, wie gesagt, der nächste Vorschlag, der noch formuliert werden muss, eben die Änderung der Staatsfinanzierung. Wenn wir es den Banken wegnehmen, weil die daran nicht mehr profitieren sollen, sondern es direkt zu den Zentralbanken geben, so wie es ja in anderen Ländern auch gang und gäbe ist, dann ist dieses Problem auch gelöst. Es wird halt einfach nur verlagert und es wird dann nur noch in der Zentralbank dokumentiert, wie viel Geld der Staat eben bekommen hat, aber er muss dafür keine Zinsen mehr bezahlen und das hilft ja nun den Staaten schon mal gewaltig. Ja, also jetzt nochmal, um Axel zu antworten, die Frage ist doch, warum die Geschäftsbanken keine Kredite vergeben, warum gibt es diese Kreditklemme oder diese deflationäre Tendenz? Und die Frage ist einfach, die Antwort ist einfach, weil die Banken Angst haben. Warum haben die Banken Angst? Weil sie unglaubliche Risiken in ihren Bilanzen stehen haben. Sicherlich spielt auch noch eine menschliche, psychologische Geschichte eine Rolle, aber wenn die Zentralbank einfach Staatsanleihen aufkauft, wie es blöde, sage ich jetzt mal, dann würden einfach Risiken, zumindest von dieser Staatsseite her, verschwinden können. Also dann gleich ganz konkret. Der Nennwert von Staatsanleihen, nehmen wir mal eine Stückelung 100, ist 100. Und mit diesen 100 ist ein 100-Euro-Schein entstanden. Man kann nicht beigehen und sagen, dieser 100-Euro-Schein soll stehen bleiben und das andere, das ist nur noch 55. Sondern da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren. Staatsschulden, Nennwert, sind Nennwert und die haben im Nennwert zu bleiben. Und die verschiedenen Nationen auf dieser Erde haben das unterschiedlich gelöst. Die USA hat es per Gesetz gelöst. Irgendwann vor 80, 90 Jahren ist das Gesetz verabschiedet worden, US-Staatsschulden stehen wie eine 1. Punkt, aus Ende. Wer das in Frage stellt, geht in Knast. Punkt. Die Bank von England und die Bank von Japan löst es ganz einfach. Ja, wenn wir schon diesen hässlichen Markt haben und die anfangen zu spinnen und der Nennwert nach unten verlassen wird, dann kaufen wir so lange, bis der Nennwert sich wieder einstellt. Und am besten wäre, die Zentralbanken kaufen Staatsanleihen immer zum Nennwert. Nie zu einem höheren Preis und nie zu einem niedrigeren Preis. Dann wäre dieser Spuk endgültig vorbei. Denn diese sogenannten Risiken per Staatsanleihen ist ein künstlich geschaffenes Produkt der Ratingagenturen. Nicht mehr und nicht weniger. Und interessanterweise wird das nur im europäischen Raum gemacht. Und warum? Weil Europa vergessen hat, eine EZB zu installieren. Wir haben 17 Zentralbanken. Wir haben nicht Eurobonds. Wir haben 17 verschiedene Bonds. Und deswegen können uns diese Angloamerikaner gegeneinander ausspielen. Wunderbar. Also Staatsfinanzierung ist grundsätzlich an der Stelle erstmal so. Und die wahren Risiken von Banken, die sind nicht die Staatsanleihen. Das sind auch nicht die meisten Kredite. Die sind alle gesund. Die Risiken von Banken sind diese vermaledeiten Finanzprodukte. Und nichts anderes. Und ich behaupte, dieses ganze Staatsanleihengerangel ist nur vom losgetreten worden, um davon abzulenken. Nervi? Ich bin ein bisschen spät gekommen, wollte fragen, ob das bei dem Target-3-System, ob jetzt geklärt ist, wie die Pleite einer Bank abgewickelt wird. Axel? Die Bank wird zunächst weitergeführt. Sie wird aus Finanzmarktaktivitäten herausgenommen, so wie es heute eh auch gemacht hätte, darf aber sämtliche realwirtschaftlichen Transaktionen werden ganz normal weitergeführt, als wenn nichts passiert wäre. Ist die Höhe der Pleite innerhalb eines vernünftigen Rahmens, wird die Bank weitergeführt, zwar verstaatlicht, und die Gewinne der Banken der nächsten Jahre gleichen den Verlust aus, bis das wieder auf Null ist. Damit ist die Bank, läuft die Bank ganz normal weiter. Ist der Verlust höher, bin ich der Ansicht, wird der gesamte Bankensektor herangezogen und jede Bank hat ein bisschen was abzugeben. Ist der Verlust gigantisch, dann haben diese Banker wirklich Mist nichts zu Geld gemacht, was sie jetzt als nichts herausgestellt wird. Dafür dürfen sie belangt werden. Und das andere ist, der Staat wird vollständig diese Ersatzverschuldung übernehmen. Die Bank wird liquidiert. Die meisten Pleiten werden im Rahmen der Kategorie 1 und 2 sein, überschaubar oder noch quasi überschaubar. Und nur die großen, ja, wir können einfach dem Publikum, den Firmen und Personen doch nicht ihr Geld nehmen und auch nicht ihr Geldvermögen, denn das wäre die Konsequenz, wenn man das nicht macht. Dass die Aktionäre dann schon nichts kriegen, das ist ja wohl logisch. Aber diese Maßnahme könnte man doch auch ohne Target 3 machen. Nee, da ist ja das, ja klar könnte man das machen, dass man dann sagt, jedes Mal springt der Staat ein, aber genau das ist ja nicht mehr gewollt, denn das ist ja diese Erpressbarkeit, die im Moment existiert. Nochmal zu den drei Varianten von Bankenpleiten gerade, Axel, mit einer vernünftigen Bankenaufsicht, die eben zum Beispiel bei einer EZB installiert wird, würde es den Fall 3 eigentlich gar nicht mehr geben, weil der würde rechtzeitig auffallen. Kann ich kurz? Ja. Ich würde darum bitten, auch Axel, dieses Thema, wie Banken abgewickelt werden, aus der Target-3-Betrachtung rauszunehmen, weil ich glaube, da haben wir grundlegenden Dissens, wie wir uns das vorstellen. Und ich würde es nicht mit der Target-3-Sache verbinden. Ich würde nur erklären, was könnte generell mit den Forder- und Verbindlichkeiten an Target-3 passieren und mehr nicht darüber zu philosophieren, ja, wir könnten das so oder so machen, weil das ist ein anderes Thema und anders zu betrachten und anders auszuarbeiten. Das war Bestand. Das war ja schon in der Diskussion angesprochen. Und daraufhin habe ich das mit reingenommen. Aber man kann es, ursprünglich war das gar nicht drin und man kann es ja auch wieder rausnehmen. Kri hatte sich vorab noch zu Wort gemeldet. Da habe ich die Faden verloren. Diese Diskussion lasst es weiter. Wenn ich das wieder drankomme, werde ich wieder. Perfekt. Nervi? Also ich finde, es ist schon wichtig, dass man klärt, wie die Banken abgewickelt werden, weil dann sieht man ja, ob das System taugt für to interconnected to fail oder nicht. Ja. Also das ist ja wesentlich. Nicht mich falsch verstehen. Ich meinte nicht, dass man gar nichts schreibt, was passiert, wenn eine Bank pleite geht. Es ging nur darum, um die Art und Weise, wie man die Abwicklung real dann wirklich durchführt, ob man zum Beispiel den Staat zur Hilfe nimmt. Das ist zum Beispiel okay. So ein Punkt, darüber müssen wir diskutieren. Das hat aber mit dem Target 3 an sich nichts zu tun. Ja, meines Erachtens ist immer noch nicht ganz geklärt. Ich weiß nicht, da war vielleicht ein rotes Tuch nachher drüber, wie diese Verbindlichkeit gegenüber dem Target-System, wie die behandelt werden bei einer Pleite. Die bleiben bestehen. Solange, also es ist ja keine Pleite, sondern eine Insolvenz. Und so wie wir auch eine Insolvenz bei Unternehmen haben, die dann durch einen Insolvenzverwalter weitergeführt werden, so ähnlich ist es dann auch bei den Banken. Und es wird dann weiter mit den Gewinnen, die Gewinne sind ja da. Ja, ein Insolvenzverwalter geht erstmal los und sagt, wir begrenzen mal erstmal die Managergehälter. Ja, denn die greifen eine ganze Menge vom Eigenkapital ab. Und sagt dann so, wir haben hier die Einnahmen, das sind eben die Kreditzinsen, wir haben die Ausgaben. Guthabenzinsen wird es dann ja nicht mehr geben. Das heißt, die Ausgaben sind sehr begrenzt. Das sind dann mehr Personalkosten und Assetkosten. Aber unterm Strich sagt er, okay, pro Monat haben wir halt, was weiß ich, 1 Million Gewinn. Und damit fangen wir nach und nach an, über 1 Jahr oder 2 Jahre gestreckt, diese Verluste wieder auszugleichen. Und das könnte ich mir zum Beispiel als einen sehr gangbaren Weg vorstellen. Also bevor er ist, Klaus, diese Verbindlichkeit ist keine Verbindlichkeit. Die hat gar nichts mit Verbindlichkeiten zu tun. Die Verbindlichkeit verschwindet, wenn Geld an diese Bank überwiesen wird. Dann verschwindet die Verbindlichkeit. Und das muss man sich mal reinziehen. Normalerweise heißt eine Verbindlichkeit, man muss etwas bezahlen. Diese Verbindlichkeit verschwindet nur dann, wenn die Geld bekommt. So, und deswegen ist es keine Verbindlichkeit. Ich bin wirklich da kurz davor, dieses Wort Forderung Verbindlichkeit rauszuwerfen und den hypothetischen Stoff Phlogiston davon dafür einzusetzen, der Ende 17. bis 18. Jahrhundert mal existierte. Damit man endlich davon wegkommt, eine Verbindlichkeit als Verbindlichkeit zu sehen. Also die typische betriebswirtschaftliche, realwirtschaftliche Sicht, die gilt hier nicht. Hier gilt das Gegenteil. Und eine Bank mit Forderungen kann genauso pleite sein. Ja, die hat Forderungen. Ja, die Forderungen verschwinden, wenn Geld von dieser Bank wegüberwiesen wird. Dann verschwinden die Forderungen, vorher nicht. Also vielleicht, Axel, du musst dich da nicht jedes Mal aufregen über den Begriff Verbindlichkeiten, denn Nervi, so wie ich ihn verstehe, sieht es nicht als Verbindlichkeit im rechtlichen Sinne. Und darum geht es überhaupt nicht. Es geht rein bilanziell darum, was passiert mit Forderungen, Verbindlichkeitspositionen, wenn die Bank abgewickelt wird. Abgewickelt bedeutet, die wird geschlossen, auf lange Sicht. Und die Bilanz verschwindet quasi. Das heißt ganz konkret, die Bank, die noch Forderungen im Target hatte, da gibt's ein paar Bankflüchtige, die wollen dann ihr Konto auflösen und legen das bei uns und transferieren das zu einer anderen Bank und dann sind die Forderungen verschwunden. So einfach ist das. Kann es aber auch sein, es geht so viel Bank, also ne, wenn die Bank abgewickelt wird, dann müsste ja die gesamte Passivseite der Bank weggehen, ja, also alle Giralgelder der Kunden. Damit würden ja höhere Verbindlichkeiten insgesamt entstehen. So, ja, und die Verbindlichkeiten stehen dann, wenn die Bank geschlossen ist. Was Volltreffer. Passiert mit denen? Du hast einen Volltreffer gelandet. Alle Kunden der einen Seite sind verschwunden. Das Geld haben die jetzt auf andere Banken transferiert. Übrig bleibt nur noch die Kunden, die auf der Vermögensseite der Bank stehen. Da hat die Bank auch Kunden. Es gibt keine Person und keine Firma mehr in dem Moment, die gegenüber dieser Bank noch irgendetwas in Rechnung stellen kann. Das ist das Schöne. Es gibt nur noch gegenüber dem Target-Verwalter etwas und der guckt an. Ja, wie hoch ist denn der Verlust? Wie hoch ist denn der Verlust wirklich? Und dann stellen die fest, Bilanzsumme 3 Milliarden, Verlust 200 Millionen oder Verlust 70 Millionen. Mein Gott, 70 Millionen. 70 Millionen gegenüber einem gesamten Bankensektor, der insgesamt über 8.000 Millionen verfügt. Das ist doch lächerlich. Gut, also nochmal, wir haben gerade schon besprochen, ne, die Passivseite leert sich. Dafür sind die Verbindlichkeiten an Target ganz hoch. Dann werden die Aktiva der Bank verkauft, abgewickelt, wie auch immer. Es fließt also wieder Geld zu. Und im Endeffekt, dadurch sinken die Verbindlichkeiten an Target wieder. Und jetzt sind alle Aktiva weg. Und jetzt bleibt aber noch ein bisschen Verbindlichkeiten übrig. Wenn alle Aktiva weg sind, kann keine Verbindlichkeit mehr übrig bleiben. Doch, wenn vorher mehr abgeflossen ist und die Abschreibung so groß war und das Aktivum nicht in dem gleichen Betrag, wie vorher abgeflossen ist, wieder einbringt, dann bleibt eine Verbindlichkeit an Target übrig. Ja, das ist der Verlust. Den kann man vorher ermitteln. Der wird vorher ermittelt. Und je nach Höhe... Den kannst du nicht vorher ermitteln, weil der Kauf von Aktiva nicht mit einem Mal geschieht, sondern zeitweise über, was weiß ich, 14 Jahre, keine Ahnung. Also ich kann den auf einmal ermitteln. Ich schon, weil eine Kreditforderung, die da noch steht, und die Banken haben ja hier sehr, sehr, sehr, sehr vernünftig gearbeitet da, wenn da noch 73.000 stehen, sind das exakt 73.000 und nicht ein Euro weniger. Mit jeder Tilgung wird das weniger. Und die sogenannten Staatsanleihen, die da stehen, die sind ja in der Zwischenzeit gesetzt, 100 sind 100. So, damit bleiben nur diese vermaledeiten Finanzprodukte. Und diese Finanzprodukte, ja gut, da gibt's vielleicht eine kleine Schwankungsbreite. Also ich bin in der Lage, die recht genau zu ermitteln, den anstehenden Verlust. Heute können die das vielleicht nicht, weil die mit Fair Value und Play Value und Fantasy Value und Tod und Teufel arbeiten. Du kannst also die Zukunft beeinflussen. Interessant. Weil der Kreditgeber kann trotzdem ausfallen. Auch wenn du heute meinst, da steht 73.000 und es ist 73.000. Also wie gesagt, es würde abgewickelt und es würde was stehen bleiben. Ja, also sagen wir, es bleibt eine Verbindlichkeit stehen und dann ist die Frage, was passiert damit? Und darauf wollte Nervi zum Beispiel, so wie ich es verstanden habe, hinaus. Ja, die Verbindlichkeit bleibt ja nur stehen, wenn man wirklich sagt, sofort abschließen, fertig, aus, Ende. Und da sage ich, warum? Warum muss man das mit Gewalt machen? Lass das doch einfach weiterlaufen. Lass doch einfach die Abwicklung über 5 Jahre laufen. Die Verbindlichkeit wird doch immer geringer. Nee, wird sie nicht. Ich habe so gerade erklärt. War das nicht zu verstehen? Die hat doch die Kreditzinsen. Die Bank hat null Kosten auf der anderen Seite, weil in der Zwischenzeit staatlich verwaltet. Keine Personalkosten, sind nämlich Staatsbeamte. Gar keine Sparzinskosten gibt's ja sowieso nicht. Ist ja gar nichts mehr da. Die hat nicht mal mehr Kosten für Verwaltung und Girokonten. So, das Einzige, was die Bank noch hat, sind Einnahmen, für die Kredite. Und da sind die Zinseinnahmen. Und die gehen zu 100% reduziert die Kreditzinseinnahme jetzt diesen Verlust. Die laufen ja weiter. Die laufen einfach zu Ende. Und der komplette Gewinn aus diesem Dingens deckt den Verlust. Normalerweise reicht das. Das reicht normalerweise immer. Keine okay. Frage. Keox hat sich zu Wort gemeldet. Keox, bist du da? Ja, bin ich. Ja, okay, du bist dran. Also, dass die immer reichen sollte, halte ich für welche abwegig. Also, es geht einfach darum, das System so umzugestalten, dass es auch bei zukünftigen Finanzkrisen, die noch schwerer ausfallen als die jetzige, der Staat, die Steuern eben nicht zahlen müssen. Darum geht es doch eigentlich, oder? Und was Axel vorschlägt, führt einfach dazu, dass wenn eine Bank Scheiße baut, sie aber einen Haufen, also nur Target-Verbindlichkeiten hat, dann die anderen Banken Target-Forderungen haben, also bluten müssen. Also, und wenn es dann irgendwie nicht ausreichen sollte, hat er gemeint, dass dann der Staat einspringen sollte, also der Steuerzahler. Und das ist, finde ich, eine äußerst schlechte Lösung. Die ist nicht viel besser als das, was bisher passiert ist in der Finanzkrise. Okay, habe ich verstanden. Ich finde die Lösung genial. Wenn auf diese Art und Weise die Geldschöpfung nach einigen Jahren oder möglicherweise Jahrzehnten endlich zu 100% in öffentlich-rechtlicher Hand ist, weil die einzigen Banken, die von so einer Pleite betroffen sind, sind die Privatbanken. Ja, jetzt kann man sagen, aber wir haben da hinten eine Sparkasse gehabt. Aus diesen Hunderten von Sparkassen, ja, da gab's auch mal ein schwarzes Schaf. Und da wird sicher auch noch ein zweites und drittes geben. Und dann sind wir fertig. Alle öffentlich-rechtlichen Banken, alle genossenschaftlichen Banken sind von diesem Szenario überhaupt nicht betroffen. Es geht nur um die Privatbanken. Und die werden über diese Art und Weise endlich zu öffentlich-rechtlichen Banken und am Ende wird es keine Privatbanken mehr geben, was bedeutet, die Geldschöpfung liegt in öffentlich-rechtlicher Hand. Also du würdest, denke ich, ganz oben hinschreiben müssen, dass dein Ziel ist, alle Banken zu verstaatlichen. Das musst du erstmal kommunizieren und also da halt schon mit offenen Karten spielen und das habe ich irgendwie vermisst und mit der Forderung bist du einfach nicht durchkommen. Außerdem wird es auch, kann es gar nicht passieren, dass private Banken aufhören zu existieren. Es sei denn, man verbietet sie gesetzlich, ja, aber wie willst du jemanden daran hindern, Geld zu leihen und zu verleihen? Also das ist doch ein normales Geschäft und warum willst du das verbieten? Also wird es auch weiterhin private Banken geben, garantiert. Ja, Moment, warum soll der Geldverleih zwischen dir und mir verboten werden? Das können wir trotzdem machen. Nur mit Banken geht's nicht. Bei Banken kannst du hingehen und einen Kredit nehmen, das ist eine Geldentstehung und mit der Tilgung ist es wieder weg, dass die Inkassofunktion muss sein. Es wäre mir wünschenswert, Geldschöpfung in öffentlicher Hand. Und hier sehe ich den Weg, der dazu führt. Wenn die Privatbanken und einige Privatbanken, auch für mich ist eine große, es schafft, da keine Pleite hinzulegen, dann bleibt das eine Privatbank. Das heißt, ich fordere nicht die Verstaatlichung aller Banken, sondern ich sehe einfach das Ergebnis der Verstaatlichung aller Banken. Das ist ein kleiner Unterschied. Und der Geldverleih, der ist davon gar nicht betroffen. Das heißt, du bist jetzt schon verbaut, dass die privaten Banken alle pleite gehen, die Verluste dann der Staat tragen muss danach nur noch staatliche Banken gibt. Wenn die Privatbanken so viel Mist gebaut haben, dann ist dem so. Wenn die keinen Mist gebaut haben, bleiben das Privatbanken. Sie werden aber gegen die öffentlich-rechtlichen Banken anstinken müssen und damit kehren wir endlich das Muster um. Heute drängen die wenigen Privatbanken seit Jahrzehnten darauf, die Auflösung der öffentlich-rechtlichen Banken. Den Sparkassenverband haben sie schon scharf angegriffen. Sind gescheitert. Bei den Landesbanken haben sie außergewöhnlich viel Erfolg. Eine nach der anderen wird privatisiert. Und jetzt drehen wir den Spieß einfach um. Und nun stellen wir fest, Bankenkrise und schauen genauer hin, systemrelevante Banken, dann sehen wir die Liste der systemrelevanten Banken und der erweiterten Liste systemrelevant. Und was stellen wir fest? Da steht nicht eine öffentlich-rechtliche Bank da drin. Da stehen nur Privatbanken. Was soll denn daran gut sein, dass der Staat, also der Steuerzahler, zukünftige Verluste von privaten Banken übernehmen soll? Das ist doch ganz einfach. Wir haben ja noch andere Baustellen, sowas wie Sparen und Kapitallebensversicherungen und private Altersvorsorge. Dieses ist das Geldvermögen der Massen. Und ich möchte nicht mich hinstellen müssen vor einer Meute und sagen, euer Geldvermögen existiert nicht mehr. Sondern dann sage ich, fertig, das wird voll garantiert. Es wird zwar keine Zinsen mehr dafür geben, aber das ist einfach da. Denn wer sagt, ja, dann wickeln wir die ab und dann nehmen wir halt da mal einen Betrag von 400 Milliarden raus. Der soll bitte auch dazu sagen, wem er diese 400 Milliarden jetzt wegnehmen will. Das eine geht nicht ohne das andere. Man kann nicht einseitig sagen, wir müssen 400 Milliarden wegnehmen. Da möchte ich ganz genau wissen, wem genau nehmen wir die 400 Milliarden weg? Ja, diejenigen, die schlechte Entscheidungen getroffen haben, die schlechten Bankern vertraut haben. Das ist eine Marktwirtschaft, das ist vollkommen in Ordnung. So, heute ist die Entscheidung schon gefallen. Das sind die Anleihehalter. Und wir wissen, dass die Anleihehalter, die institutionellen Anleger, der vielen kleinen Sparer sind. Die Entscheidung ist heute, momentan ist eine Entscheidung gefallen. Zypern wird abgewickelt, da 100 Milliarden bei den Griechen raus, demnächst irgendwo anders. Das geht alles eins zu eins zu Lasten der Lebensversicherer, der betrieblichen Altersvorsorgen und der privaten Altersvorsorgen, als auch der Riester-Sparer. Die Reichen, die sind davon gar nicht betroffen. Die lachen sich in Ast. Also, und da muss ich sagen, will und kann ich nicht zulassen. Finde ich nicht gut. Um die Vermögensunterverteilung zu korrigieren, gibt es die Besteuerung von Erbschaften, Vermögen und Einkommen. Dafür braucht man keine Geldsystemänderung. Es ist ja keine Geldsystemänderung. Eine Geldsystemänderung ist das, worüber wir schon vor Monaten mal gesprochen haben. Hier ist es nur eine Änderung innerhalb des vorhandenen Systems und nur eine ganz kleine Stellschraube, Abschaffung der Zentralbank und vor allen Dingen Begrenzung dieser Interbankenkredite, die eigentlich im Moment das größte Problem darstellen zwischen der Politik, also dem Staat und der Geschäftsbanken. Und das ist das Ziel, das zu verhindern. Und was du gerade gesagt hast, Keox, warum sollte das Ziel sein, Banken zu verstaatlichen? Nein, das soll ja gerade verhindert werden. Durch vernünftige Regulierung und durch so eine Änderung wird es nicht dazu kommen. Es gibt dann keine Verflechtung mehr zwischen den Banken. Und nur Banken, die eben falsch ihr Geschäft betreiben, zum Beispiel, weil sie mehr in dem Finanzmarkt anstatt an der Realwirtschaft sich beteiligen, die könnten mal in diese Bedrohung kommen. Aber das kann ja kontrolliert werden. Dafür muss es nur die vernünftigen Kontrollregelungen geben. Die schließen sich ja an diesem Vorschlag. Und deswegen sehe ich einfach nur einen Riesenvorteil. Denn im Moment ist es so, dass der Staat haftet ständig und angeblich die Steuerzahler ständig haften für Banken. Wir springen ja ständig ein. Also ich sehe das ja bei den Landesbanken oder guck dir die Commerzbank an. Es war eine private Bank, die jetzt plötzlich der Steuerzahler verhaftet. Das kann man mit so einem System einfach umgehen. Ich würde ganz gern in der Wortmeldungsliste weitergehen, aber du kannst sonst nochmal schnell darauf antworten, bevor dann Nervi dran ist. Ich kann nur darauf antworten, du hast es einfach nicht verstanden, Rudi, und das, obwohl ich schon mehrmals erklärt habe. Du willst ja vermeiden, dass Ungeteilte, also der Steuerzahler, für den Schaden und die Verluste von anderen aufkommen müssen, die einfach Fehler begangen haben, sich dumm verhalten haben. Ja. Und das verhindert ihr eben nicht. Ich habe es doch gerade, also ich erkläre es nochmal, ja, wenn eine Bank Scheiße baut und einfach Geld verleiht an Menschen, die es nicht zurückzahlen können und die Target-3-Verbindlichkeiten hat, dann müssen die Banken aufkommen, die Target dafür aufkommen, die Target-3-Forderungen haben. Und das sind eventuell Banken mit Bankkunden, die nie etwas mit dieser Pleitebank zu tun haben wollten. Und wenn es ganz dicke kommt, dann sagt ihr, dann soll der Staat einspringen. Das ist doch keine bessere Lösung. Okay, nochmal zur Erläuterung. Also zunächst ist es so, dass erstmal die Eigner der Bank einspringen. Also erstmal die Kapitalgeber, die Aktienhalter und was auch immer. Also das Eigenkapital wird ja als erstes aufgelöst, was ja heute nicht passiert. Der nächste Punkt ist, dass die Bank weitergeführt wird und gesagt wird, nein, sie hat ja Einnahmen, die sind ja da, die werden halt einfach weitergeführt und dadurch werden die Verluste ausgeglichen. Nur wenn das irgendwann mal so groß sein sollte, dann könnte man darüber nachdenken zu sagen, nee, jetzt wird die Bank halt verstaatlicht, wir wickeln sie ab und die anderen Banken tragen die Verluste mit. Aber das sind dann ja im Vergleich zu heute, ist das ja Peanuts. Also nehmen wir mal die größte deutsche Bank mit einer Bilanzsumme von 2,5 Billionen Euro. Das ist übrigens weniger, als was der gesamte Sparkassenverband hat. wenn die wirklich so viele schlechte Kredite drin haben sollte, dass die in Schieflage geraten, dann reden wir vielleicht von 200 oder 300 Milliarden, wo das Problem ist. Und das kannst du über 5 Jahre problemlos abwickeln, dass dann durch die Einnahmen, die erzielt werden, die Verluste ausgeglichen werden. Natürlich werden dann die Anteilseigner erstmal, also die Menschen, die eben sehr vermögend sind, die werden als erstes belangt, aber eben nicht der Steuerzahler. Und deswegen finde ich diesen Vorschlag einfach genial und das löst ein Riesenproblem, was wir haben, nämlich die Erpressbarkeit der Politik, also uns aller. Das war nicht klar, das habe ich immer wohl noch nicht ganz verstanden. Du hast 2 Maßnahmen vorgeschlagen. Einmal, das ist mal das Einzige, was man gar nicht glauben soll. Das ist im jetzigen System auch schon möglich. Man muss es nur umsetzen wollen. Das Zweite, was du vorgeschlagen hast, man soll einfach negatives Eigenkapital erlauben. Und solange die Einkommen der Bank höher sind als ihre Ausgaben, kann sie weiter wirtschaften. Das ist auch heute schon möglich. Ja, aber es wird ja nicht gemacht. Sie werden dann ja gerettet. Ne? Also das haben wir ja erlebt in der Vergangenheit und das wird dann ja den Politikern so suggeriert und sagt, also wenn wir jetzt pleite gehen, dann geht der ganze Bankensektor in den Bach runter und das soll ja damit verhindert werden eigentlich. Aber okay, das wird ein Zwiegespräch, das wollte ich eigentlich nicht. Wir hatten als nächste Wortmeldung den Nervi. Also wenn ich das richtig verstehen habe, stehen würde, wäre dann dieser Vorschlag, wie die Abwicklung passiert, äquivalent zu, wenn wir in einem heutigen System ein Abwicklungsverfahren hätten, so dass einfach die Verbindlichkeit gegenüber einer anderen Bank sozusagen vom Staat übernommen wird. Oder von der Zentralbank oder sowas. Meinst du jetzt mich oder Keox? Ich meine dich, weil du hast gerade gesagt, du hast halt im Grunde so ein Abwicklungsverfahren vorgestellt und gesagt halt, das passiert halt so und so und wenn dann immer noch irgendwas schlimm ist, dann wird es halt verstaatlicht. Das könntest du genauso machen, nur dass du halt sozusagen die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Banken überhaupt nicht benutzen würdest, sozusagen, um Forderungen zu decken. Nein, weil die anderen Banken werden ja dann nicht mehr bedient in dem Moment, so wie es im heutigen System ist. Und die kommen in die gleiche Schieflage und das dann Rattenschwanz hinterher. In dem Target-3-System wäre es nicht so. Da ist keine Bank mehr verbunden mit der Bank, die in Insolvenz geht. Ja, das habe ich verstanden. Ich meinte aber, in dem heutigen System wäre es dann halt sozusagen äquivalent, als würden diese Verbindlichkeiten einfach nicht herangezogen, sondern sozusagen von jemand anders bedient, und zwar zum Beispiel Zentralbank. Was ihr macht, ist jetzt sozusagen, dass ihr sagt, wir werden halt bedient vom Target-3-System. Das wäre im Grunde äquivalent dazu. Nee, sehe ich ein bisschen anders. Vor allen Dingen, weil es ja wohl auch extreme politische Widerstände gibt, dann eine Bank dann einfach so zu retten. Also nicht nur politische, sondern eben aus der Bevölkerung auch Widerstände. Also ich stelle mir mal vor, die Deutsche Bank jetzt würde sagen, so, wir sind pleite und wir brauchen mal schnell irgendwie 500 Milliarden und der Staat sagt, okay, hast du. Das wäre im Target-3-System nicht notwendig. Das sehe ich ein. Also natürlich ist das Target-3-System so ein Verrechnungssystem einzuführen, finde ich erstmal nicht schlecht. Aber der Anspruch war ja, dass ihr sagt, ihr verhindert to interconnected to fail. Und bisher habe ich keine Maßnahmen gehört, die wirklich auf dem Target-3-System fußen, auf dieser Verrechnung, sondern nur auf zusätzlichen Maßnahmen, die wir genauso gut heute einführen können. Damit sehe ich das Target-3-System eigentlich nicht als das Tool an. Ja, also du hast eben eine sehr irrige Annahme in die Welt gesetzt. Eine Zentralbank könnte eine Bank kapitalisieren. Das kann sie nicht. Die Zentralbank kann es nicht. Das kann ja, das war nicht gesagt. Ja, doch. Das zum Beispiel die Zentralbank. Nein, da gibt es Verbindlichkeiten untereinander der Banken. Nee, hat gesagt, dort könnte ja zum Beispiel die Zentralbank dann das nötige Geld hergeben. Ja, das kann sie nicht. Das kann die Zentralbank heute nicht. Das kann sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist die irrige Annahme. Das kann nur entweder, da kommt, tun sich die 20 Reichsten der Welt zusammen und sagen, buch mein Vermögen aus. Oder es kommen Unternehmen an und sagen, finde ich toll, hab sowieso zu viel, buch mir ein Vermögen aus. Oder es kommt der Staat. Aber die Zentralbank kann es nicht. Ich wollte auch nur einen intellektuellen Vergleich machen, um zu sehen, was das sozusagen heute bedeutet. Also im Grunde, was passiert so? Es ist nicht, dass ich, wenn du der Zentralbank diese Möglichkeit gibst, dann wäre es sozusagen äquivalent. Das ist eigentlich nur ein intellektueller Vergleich, um zu sehen, was passiert da wirklich. Um die Sichtweise ein bisschen durchzuspielen. Okay, wen haben wir denn danach? Kri, aber der hat wahrscheinlich schon wieder vergessen, was er wollte. Nein, das ist etwas, was ich beobachte, ist, dass ihr zwei Dinge durcheinander bringt. Eine ist, was ist Ist-Zustand und was ist Soll-Zustand? Ich habe nicht klar erkennen können. Ich bin zwar Bankbanause. Ich kann die Bankensystem weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Aber nichtsdestotrotz will ich nicht aufgeben und einfach dumm stellen und irgendjemanden reden lassen, dass das da irgendwelche Kauderwelsch erzählt. Ich will verstehen. Macht mich verständlich. Sonst ist das Zeug, traue ich nicht. Also es geht nur um den einfachen Vorgang. Du überweist an mich 200 Euro, weil es ist so, ihr habt ja was verkauft. So, dann machst du eine Überweisung, dann sind bei dir 200 Euro weg. Und etwas später, vielleicht auch sogar recht zeitgleich in Zukunft, tauchen bei mir 200 Euro auf. Fertig, aus, Ende. Mehr interessiert mich nicht und mehr interessiert dich nicht. Und das ist der Vorgang, der abgewickelt werden muss, der Zahlungsverkehr. Und der soll durch nichts beeinträchtigt werden, auch nicht durch irgendwelche Spirenzchen von irgendwelchen Banken. Der muss weiterlaufen. Im heutigen Zustand und der Pleite einer Bank, die wird nie abends geschlossen, die wird immer am nächsten Morgen geschlossen, nachdem der Tag abgeschlossen ist. Dann sitzen da die Kundschaft der Bank, die Unternehmen der Bank, die Personen und können dann zum Teil wochenlang keine einzige Überweisung mehr ausführen. Gar nichts können die mehr machen. Das kann doch nicht richtig sein. Also das ist kein Vertrauen. Und dann sage ich nichts da. Das wird einfach weitergeführt. Das ist der Ist-Zustand, du beschreibst. Und das ist auch der Soll-Zustand. Wenn du 200 Euro überweist, sollen die auch bei mir ankommen. Und mehr will ich nicht. Das ist alles, was ich will. Der Geldtransfer. Ja, aber was, du hast ja gerade gesagt, dass das geschieht nicht heute. Nee, der Ist-Zustand ist ja die problematische Verflechtung der Banken untereinander. Und das soll durch dieses Tage-3-System aufgelöst werden. Und das ist eigentlich der Punkt, worum es dir wahrscheinlich geht. Der Ist-Zustand ist, wenn eine Bank in Schieflage gerät, stellt sie sich hin und sagt, oh, wir haben ein Problem, geht dann zur Politik und sagt, wir sind kurz vor der Pleite und wenn wir jetzt nicht gerettet werden, dann bricht das gesamte Bankensystem zusammen und alle Gelder der Bevölkerung sind weg. Und dann sagt die Politik, oh, das müssen wir verhindern. Das war ja so. Das haben wir ja gesehen. 2007, 2008 ist ja passiert. Und die Idee ist eben, der Sollzustand, das zu verhindern und zu sagen, wenn eine Bank pleite geht, ja gut, dann geht sie halt pleite und sie wird, oder sie geht insolvent, sie kann ja nicht pleite gehen, sie geht insolvent und sie wird dann vernünftig abgewickelt, aber das wird das gesamte andere Bankensystem nicht mehr beeinflussen und das ist das, was eigentlich als Ziel dahinter steht. Ja, gut, das ist so. Die momentane Situation ist, dass das nicht abgewickelt werden kann oder wird oder wie auch immer. Aber diese Target-3-System soll das Problem lösen. Das ist das, was in etwa ihr sagt. Genau. Okay, das ist okay. Ich gehe aus der Annahme, offiziell und technisch keine Fehler nachzuweisen sind. Aber das ist so, dass irgendwo spielt Inflation eine Rolle. Ja, aber das hat nichts mit den Banken zu tun. Inflation hat was mit Löhnen und Lohnstückkosten zu tun. Nee. Pass auf, Inflation hat nur was mit Kaufkraft zu tun. Ich habe hier Ich habe hier einen 100-Euro-Schein aus dem Jahr 2003 vor mir liegen. Und es ist unglaublich. Es ist für mich immer unfassbar. Obwohl wir in der Zwischenzeit Inflation haben, sind es immer noch 100 Euro. Es hat sich gar nichts geändert. Ja, das ist was der Inflation ist, die Definition und so weiter. Kaufkraft ist anderes. Nominal ist das richtig, was du sagst. So viel habe ich auch verstanden, trotz meiner Dummheit als Wirtschaftsmensch. Das ist so. Meiner Ansicht nach oder meiner Beobachtung nach hat die Inflation mindestens drei Gründe, sehe ich. Vielleicht liege ich falsch, könnt ihr nachweisen. Ein Punkt ist Zins, Zweite ist fantasievolle Gehälter der Führungskräfte von manchen Unternehmen, speziell Banken. Und dritte ist Landpreisspekulation. Und diese drei untereinander, der individuell und zusammen untersucht werden und in Einklang gebracht werden, wo funkt es. Und das ist das eine der wichtigsten Punkte. Wenn ihr das nicht sieht, ist es überhaupt gar nichts gewonnen und gar nichts geschieht. Alles andere System ist nichts nachweisbar, keine Fehler nachzuweisen ist es. Was ihr macht, ist nur Fantasieren. Okay, ich habe dich gesehen, Keox. Ich muss mal ganz schnell mir eine Flasche Seltzer holen. Keox kann schon was sagen, aber ich würde dann ganz gern was auf Kri antworten zum Thema Inflation, wenn ich wieder da bin. Ja, ich bin auch ein bisschen auf der Situation. Im Grunde gibt es auch mehrere Ursachen. Ja, es ist nicht nur das Geld, sondern nicht nur die Löhne. Was dort bei der Unrecht generiert, dass nur die Löhne werden. Natürlich kommt es zur Inflation, wenn die Löhne steigen. Ja. Aber natürlich kommt es auch zur Inflation, wenn die Geldmenge ausweitet wird. Das kommt eben drauf an, wie ausweitet wird. Deswegen ist es einfach nicht als so leicht herauszufinden, welchen Einfluss auf die Inflation hat. Deswegen ist es auch nützlich, sich darüber zu streiten. Aber um jetzt auf Axels Tage-3-System-Vorschlag zurückzukommen, habe ich nämlich auch da Bedenken, dass es da zu viel Inflation kommen könnte, weil Axel will ja die Kreditzinsen minimieren, und zwar dauerhaft, die sollen nur so 1-2% maximal betragen. Und dann fällt mir kein Grund an, weshalb es nicht zu einer Immobilienblase kommen sollte. Also wenn jeder weiß, mit Sicherheit, ich muss für mein Hauskredit nur 1% Zinsen zahlen, dann werden wahrscheinlich einfach zu viele Leute versuchen, ein Haus zu bauen. Und dann wird es etwas in Spanien passieren, das kommt einfach zu einer Immobilienblase. Georgs, in Spanien haben das spanische Volk hat die Häuser nicht gebaut. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Da täte ja jeder. Ich wäre froh drum. Dann täte es endlich aufhören mit diesen gigantischen Mietpreisen. Denn jeder, der dann in seine eigenen vier Wände zieht, ist nicht mehr Mieter. Und irgendwann müssen die Mietpreise. Und in Spanien hat nicht das spanische Volk, also die Personen vom spanischen Volk, die Häuser gebaut. Das waren alles institutionelle Anleger, sonst wären die Dinger ja nicht leer. Hätte jemand aus dem spanischen Volk, eine Familie, ein Haus da gebaut, ist auch dabei, weiß ich. Aber von diesen Leerstehenden, dann täten die heute dort wohnen. Das erste Mal haben wir hier in Deutschland gar nicht genügend Platz, damit die da ein eigenes Wohnhaus bauen kann. Zweitens, das bedeutet, dass bei deinem Wachstum nur Leute in Kredit bekommen, die ein eigenes Haus bauen wollen. Dann soll ich das verstehen. Keox, könntest du dein Mikro etwas lauter stellen? Ich verstehe nur ganz, ganz wenig und ganz dünn. Dürfen also dann in deinem System nur diejenigen in Kredit bekommen, die ein eigenes Haus bauen wollen? Das heißt, sowas wie, also, alle möglichen Unternehmer, die halt für andere Gebäude bauen wollen oder Häuser oder Mietwohnungen, die bekommen dann keinen Kredit, aber die darf ich verstehen bei dir. Ja, am Ende stehen sogar diverse Wohnungen mangels Mietermasse mit einmal zum Verkauf. Da muss man gar nicht neu bauen, sondern dann wird da wird bestehende Substanz wird endlich mal zu Eigentum. Und also ich fände das toll, wenn man eine höhere Eigentumsdecke auch hier hätte. Das wäre nämlich mal eine echte Vermögensbildung. Ja, Deutschland hat im Vergleich zu anderen EU-Staaten steht am unteren Ende der Eigentumsquote eigentlich. Ich bin jetzt gerade wiedergekommen, ich weiß nicht, ob ihr über das Thema Inflation schon weiter hinaus seid. Kurzer Hinweis vielleicht von euch. Nee, ganz frei anfangen. Okay, Kri hat ja gesagt, dass Inflation halt sehr viel mit Finanzprodukten zu tun hat und mit Bodenspekulation. Das ist empirisch belegt, dass dem nicht so ist. Also Inflationsrate ist absolut abhängig von den Löhnen in einem Land und dementsprechend logischerweise von den Lohnstückkosten, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit zwischen Ländern dokumentiert. Man kann also wirklich die letzten 30 Jahre ganz klar sehen, wie sich die Löhne entwickelt haben und wie dann parallel dazu in einem Land die Inflation gestiegen oder gesunken ist. Und es hat nichts mit Bodenpreisen zu tun, es hat auch nichts mit Finanzmarktprodukten zu tun, denn das sind reine Spekulations Inflation, sagen wir, Asset-Inflationen, die dort entstehen und die nichts mit der realen Kaufkraft-Inflation zu tun haben. Ja, das ist so, da in dieser gleiche Leier ist, das Geld hat auch nichts mit Arbeit zu tun. Wir alle arbeiten, du gehst auch zum Arbeiten und Geld zu verdienen, aber Geld hat überhaupt nichts zu tun mit Arbeit. Doch schon, ohne Arbeit bekomme ich keins und von diesem Geld kaufe ich halt die Produkte für meinen täglichen Bedarf und das ist das, worum es um Inflation geht. Wie steigen denn die Preise des täglichen Bedarfs? Und nicht die Immobilienpreise. Also ob nun ein Haus 200.000 kostet oder 150.000, ist mir ziemlich wurscht. Mich interessiert, was der Liter Milch kostet. Ja gut, das dann ich habe gar nichts zu sagen. Ich ziehe mich zurück von der ganzen Angelegenheit. Also es ist schon so, dass wenn jetzt die Kreditvergabe expansiv ist, dass dann natürlich Löhne entstehen. Also wenn viele Leute in der Baubranche plötzlich Arbeit haben, weil sie weil ganz viel gebaut wird, dann sind Löhne da und dann ist erst nachgelagert. Erst wenn der Wohnraum zur Verfügung steht, sind auch entsprechend die Produkte da, dass die Preise nicht steigen. Aber wenn die Häuser abbrennen, natürlich dann oder leer stehen, dann führt das natürlich zur Inflation. Nee, weil entscheidend, ganz kurz, entscheidend ist ja, was die Bauarbeiter an Lohn bekommen. Wenn die für den gleichen Lohn, für diese hohe Kreditvergabe, die gemacht wird, und die Bauunternehmer dann halt neue Häuser bauen, wenn die Bauarbeiter den gleichen Lohn bekommen wie im Jahr davor, entsteht keine Inflation. Das Einzige, was passiert ist, dass der Unternehmer einen größeren Gewinn hat, den er dann wiederum anlegt in Finanzprodukte oder sonst irgendwie was. Und das hat nichts mit der realen Inflation zu tun. Es geht bei der Inflation wirklich nur darum, wie hoch sind die Löhne in dem Land. Wenn der Bauunternehmer sagt, ich habe jetzt hier einen Auftragseingang von XY und ich will meine Mitarbeiter auch belohnen dafür und ich erhöhe die Löhne um 5%, dann, nur dann, entsteht mehr Kaufkraft in der Wirtschaft, was da wiederum auch die Unternehmen, die eben zum Beispiel Milch oder sonst irgendwas produzieren, feststellen und sagen, okay, es ist mehr Kaufkraft da, ich kann also problemlos meine Preise auch ein bisschen erhöhen. Das ist das Einzige, was inflationswirksam wird. Alles andere sind Spekulationsgeschäfte. Aber ich habe gesehen, dass auch der Keok sich nochmal zu Wort gemeldet hat, glaube ich. Ja, ich würde mal kurz fragen, was wahrscheinlich vor allem auch was geht. Ich verstehe im Moment nichts. Hast du eine Vorstellung, dass nur der Lohn Inflation verursacht, wahrscheinlich von Inflation passt? Oder Rudi? Ja, ich habe es jetzt akustisch. Du weißt, dass ich ein Ohrproblem habe und du immer ein bisschen sehr weit weg vom Mikro bist. Also hast du mir zugestimmt oder was anderes gesagt? Natürlich haben die Löhne, die Lohn- Entwicklung Einfluss auf die Inflation, aber ich denke nicht, dass das Geld ohne Einfluss ist. Also die Geldmenge genauso wenig wie die Inflation. Wenn die in Immobilien gespielt wird, steigen auch die Mietpreise, das sieht man jetzt mindestens bei uns in den großen Städten. Und wenn mit Rohstoffen wie Öl gespielt wird, dann hat es ja auch eine Auswirkung auf die Preise. Ja, da gebe ich dir recht. Genauso wie bei Importprodukten wie zum Beispiel Öl oder Gas oder sowas. Auch das hat natürlich Einfluss auf die Preise, aber das ist ja auch dementsprechend im Warenkorb gewichtet und dementsprechend niedrig gewichtet. Die Inflation für die Menschen, also ich habe ein Einkommen, meine Frau und ich, wir haben ein Einkommen und wir wissen, dass wir heute mehr bezahlen für den ganz normalen täglichen Bedarf als vor 5 Jahren zum Beispiel. Das ist Inflation. Alles, was da drumherum passiert, wenn eben Menschen so viel Geld einnehmen, wie der Unternehmer zum Beispiel, der sich dann dafür, keine Ahnung, Häuser kauft oder irgendwo Aktien kauft oder so weiter, das geht nicht kaufkraftwirksam in die Wirtschaft ein. Das sind reine Finanzprodukte. Loris, du sagst, pass auf, was der verdient und in die Immobilien investiert, damit will er höhere Mieten bekommen und was noch, und das treibt auch Inflation. Und das muss ja nicht so sein. Da überhaupt nichts zu tun, damit ist das eine Kokolores, du erzählst. Nein, das stimmt ja gar nicht. Natürlich kauft er sich dafür Immobilien, aber er ist ja auch im Wettbewerb mit anderen Immobilienbesitzern. Deswegen muss ja nicht automatisch dann der Immobilienpreis oder der Mietpreis steigen. Das hat oftmals ganz andere Gründe. Es gibt immer viel mehr Leute, die Wohnungen suchen und keine besitzen, nichts besitzen, als die besitzen. Und darauf hängt es. Ja, aber das hat nichts mit der realen Inflation zu tun. Also wie gesagt, du kannst, es gibt empirische Belege, ich verweise immer ganz gern auf Flassbeck von der UNCTAD, der dort die Tabellen und auch die Charts veröffentlicht. Und da ist ganz klar zu sehen, dass es abhängig ist, die Inflationsrate von den Einkommen der Menschen in einer Volkswirtschaft. Ja, das ist ganz genau. Aber die Einkommen der Menschen, die wenn die Volkswirtschaft überwiegend aus Hartz-IV-Empfänger besteht, ist wahnsinnig viel, ist das die Inflation. Du bist in einer sehr guten Position und verdienst und da macht nichts viel aus. Das ist okay. Da bin ich wünsche ich dir, das ist eine sehr schöne Situation und das ist schön für dich, ist in Ordnung. Krieg, aber da bin ich doch völlig bei dir. Das ist ja auch eine meiner Forderungen, die Löhne in Deutschland zu erhöhen, um das auszugleichen. Also ich will dir doch nicht widersprechen. Es geht mir nur darum zu klären. Das ist nicht nur mit Löhne zu tun. Das ist, Löhne alleine werden nicht das wirken. Zum Beispiel in einem Auto. Was sind die Lohnkosten? Das sind 2% oder 3%. 10. Auch wenn du höher machst, ist das nichts. Das ist, viele Industrieprodukte sind so. Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Deswegen kann doch der Arbeitnehmer, der bei VW am Band steht oder bei Daimler am Band steht, doch höher bezahlt werden und mehr Kaufkraft bekommen. Wo ist das Problem? Das ist das, was du Sollzustand sagst. Das ist okay, das als Sollzustand. Aber diejenigen, die Unternehmer oder Banker und so weiter, die sehen was anderes. Ja, da bin ich ja voll bei dir. Das will ich ja verhindern. Ich möchte ja gerne, dass die Löhne bei uns steigen. Und zwar massiv steigen. Die nächsten 20 Jahre pro Jahr um 5%. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch viele Probleme nicht nur in unserem Land, sondern auch in Europa lösen können. Aber das ist ja ein kleiner Baustein zu den Sachen, über die wir sprechen. Der eine Baustein ist die Geschichte mit diesem Tage-3-System. Der andere Baustein ist das Problem mit den Löhnen. Der dritte Baustein ist das Problem mit der Staatsfinanzierung, dass wir dafür Zinsen bezahlen müssen. Das kann man ändern. Das ist ja von Menschen gewollt, dass wir an Banken die Zinsen oder an Versicherungen die Zinsen bezahlen. Das können wir ändern. Und dann gibt es da auch kein Problem. Und wie gesagt, mit der Inflation hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist nur mit Inflation zu tun. Und Immobilienpreise, speziell Landpreis, Spekulation, derjenige, der spekulieren will, dem nutzt es überhaupt nicht, der lässt die Land so stehen lassen, ohne zu nutzen und auch wenn notwendig ohne zu nutzen, aber die restliche Bevölkerung kann hungern, weil das ist das, was da genau passiert in andere Länder. Und wenn du über den Tellerrand nicht sehen willst, dann kann ich auch nicht beweisen. Ja, doch, das passt schon. Wie man dieses Monopoly-Spiel in den Griff kriegt, das ist darüber ist sehr, sehr ernsthaft zu reden. Das ist ganz klar. Wir befinden uns in einem Monopoly, wo jetzt mit zunehmender Geschwindigkeit immer mehr Mitspieler ausgeworfen werden. Aber die Inflation, das ist ein Phänomen, wo ich mich bisher nur sehr vorsichtig äußere, weil ich es nach wie vor nicht durchdrungen habe. Und ich gebe Keox auch recht, es hat mehrere Einflussgrößen, die zum Teil miteinander verwoben sind. Aber das Phänomen Inflation kann man nämlich auch auf eine andere Größe zurückführen, ich sehe, dass sie viel besser korreliert, nämlich mit dem Sparvolumen. Nehmen wir Geldmengenwachstum allgemein, würde ich der Inflation erstmal assoziieren. Richtig, so sollte man das nämlich auch sehen, Stefan. Doch, also man sollte es von der Geldmengenwachstum sehen, auch eben die Finanzprodukte, das sind auch verkappte Geldmengen und so weiter, ja, Gold und so weiter. Das hat alles mit Inflation zu tun. Nur Paul, die Statistik gibt das Paul. Nicht daher. Es wird einfach aus, ja, Rudi, ne, das ist unser altes Thema und so weiter, es wird einfach austariert. Es werden Parameter festgelegt und so weiter, nur ganz wenige und so weiter. Darum sieht die Inflation hübsch statistisch mäßig aus und da gebe ich Krie und das möchte ich jetzt hier und da, ich höre dann heute Abend auch auf mit meinem Redevortrag, voll und ganz recht und so weiter. Es nutzt den Machthabern, diese Inflation so darzustellen in der Öffentlichkeit, als hätten wir alles im Griff, aber in Wirklichkeit gibt es da haben wir dann auch zu niedrige Löhne, zu wenige Sparzinsen und dann wird an allen Ecken und Enden gespart und diejenigen, die auch mit erfasst werden müssten, wie eben halt Finanzprodukte, das wird überhaupt gar nicht mit berücksichtigt und so weiter. Also fehlen da Riesenparameter drin und da gebe ich auch Axel recht. Okay, dann hör mal bitte zu, was ich jetzt dazu sage. Angenommen, ich erhöhe jetzt die Geldmenge um 1 Billion und gebe 10 Menschen 100 Milliarden. Werden wir dadurch eine Inflation bekommen? Ja. Schon. Ja, natürlich. Stefan, halt das Maul jetzt. Stefan, sonst stelle ich dich stumm. Bei den Kunstprodukten, den Kunstwerken. Ich bin immer noch auf sprechend. Also bitte hört erstmal zu, was ich sage. Also wenn ich 10 Leuten 100 Milliarden gebe, was machen die damit? Die geben 1.000 Euro aus und den Rest packen die wohin? In irgendwelche Finanzprodukte. In Finanzprodukte. Weißt du, was hier, hör doch mal zu, Kri. Weißt du, was bei mir auf dem Land passiert? Hier werden die Grundstücke verschleudert im Moment. Preise. Die Häuserpreise sinken, die Grundstückspreise sinken, weil die Leute kein Geld mehr haben, um das zu kaufen. Darum geht es. Die Leute brauchen mehr Löhne. Die müssen erstmal Geld bekommen, damit sie überhaupt was kaufen können. Du siehst das nicht für Tellerrand. Ich stelle dich gleich stumm, wenn du nicht aufhörst, mich zu unterbrechen. Also, die Leute müssen doch erstmal Geld haben, um überhaupt was kaufen zu können. Wenn du das verhindern willst, dann musst du sagen, okay, dann für 1 Euro Jobs können die arbeiten und dafür gibt's dann umsonst Wohnraum. Okay, das kann man natürlich auch machen. Aber wenn das dein Ziel ist, dann ist es, glaube ich, nicht das richtige Ziel. Die Menschen müssen Geld haben, um überhaupt was kaufen zu können. Und dann gehen auch wieder die Preise runter wie für Häuser, für Grundstücke und sonst irgendwas. Aber solange die Menschen kein Geld haben in unserem Land, können die sich nichts kaufen. Das ist das Problem. Die Welt besteht also nur unserem Land? Nein, das betrifft auch nicht nur unser Land, das betrifft auch Europa, das betrifft die ganze Welt. Aber das hat doch mit den Grundstückspreisen überhaupt nichts zu tun. Ich mach gleich ernst hier. Ich stell dich gleich stumm, wenn du nicht aufhörst, mich zu unterbrechen. Du musst das ja auch in Relation setzen zu den Einkommen in den verschiedenen Ländern und auch zu den Vermögenspreisen in den verschiedenen Ländern. Es hat doch keinen Sinn, hier ein Grundstück, was 100.000 Euro kostet, zu vergleichen mit einem Grundstück in Indien, was 5 Euro kostet. Was hat das für einen Sinn? Die haben ja auch einen ganz anderen Lohn in Indien als hier in Deutschland. Du musst dich schon in der Volkswirtschaft bewegen und nicht vergleichen mit Brasilien, Indien oder sonst irgendwas. Und jetzt darfst du reden. Ja, das ist ein Irrtum, du denkst, weil in Indien kostet das Grund genauso viel wie in Deutschland heute. Das war der Fall vor 20 Jahren noch, habe ich gedacht, dass ich irgendetwas was machen könnte, aber da war ich was Besseres gelehrt. Was da passiert ist, ein Herr, der Chef von Deutsche Bank oder dies oder jenes, was sie die Milliarden und Millionen und so weiter verdienen, die investieren in Brasilien oder Südafrika oder andere Länder. Und die kaufen sie ab. Und das ganze der Problem liegt darin, dass das Individualbesitz ist es, dass das Problem des Problempunkt. Und die kaufen das und dann machen sie das Land, wie sie wollen, kommerziell nutzbar, ist alles fantastisch, aber das nutzt die lokale Bevölkerung nicht. Und die Bevölkerung fängt an zum Weglaufen. Und dann wundert man in Europa, dass da so viele Leute weglaufen und kommen und so weiter. Das ist richtig, die Leute verdienen nichts dort. Das ist in Philippinen, die ganze Land und Landwirtschaft geht nach Amerika. Weil nämlich halt die Inflation da schon gewirkt hat, nämlich die Inflation der Geldmengen und wir sind eine Hyperinflation und die Machthaber haben sich das angeeignet. Darum können die auch mal ganz lustig auch mal Grundbesitz nach unten hin transferieren, also auf 1 Euro oder auf 0 Euro und so weiter und damit spielen, genau wie an der Börse und so weiter, weil sie eben halt die ganzen Geldmengen, Finanzprodukte in ihren Ressorts haben. Und genau dahin läuft der ganze Sinn dieser Machthaber, da eben halt mehr Einfluss zu haben. Und wie gesagt, darum sagen die dann, was habt ihr denn? Wir haben doch nur 2% Inflation. Das ist nicht die wahre Inflation. Das ist Geld, was auf den ihren Konten ist, beziehungsweise was sie an Aktien, Anleihen und so weiter alles angehäuft haben. Und dieses Spielchen geht weiter momentan und keiner schiebt da einen Riegel vor. So, das ist der traurige Zustand auf dieser Welt. Ja, das stimmt ja nicht so ganz, denn es gibt ja Vorschläge hier, dafür zu sorgen, dass es eine Umverteilung gibt von den extrem Reichen zur allgemeinen Bevölkerung. Und dann haben die extrem Reichen auch nicht mehr das Geld zum Beispiel, um in anderen Ländern Grundstücke zu kaufen. Das muss man nur tun. Sind wir auch über eins einer Meinung, Rudi. Ja, es gibt aber leider die Forderung. Wir hatten ja hier auch eine Umfrage wie heißt unser Umfragesystem bei den Piraten, ist ja auch egal, zur Geldvermögensteuer. Liquid Feedback zur Geldvermögensteuer, die ja leider nicht sehr positiv, sie ist zwar leicht positiv, aber eben nicht überwiegend positiv ausgegangen ist. Denn genau das würde nämlich so einige Probleme auch beheben, die wir haben. Aber das größte Problem, was wir im Moment haben, ist, dass die Menschen von ihrem Geld, was sie verdienen, nicht leben können. Ich erinnere nur, da haben wir, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal drüber gesprochen, über die Geschichte, die der ZDF-Reporter aufgedeckt hat, dass bei der Firma Daimler jemand für 991 Euro im Monat arbeitet, an dem gleichen Fließband, wo auch seine Daimler-Kollegin, die 3.500 im Monat bekommt, arbeitet. Und vom Staat gibt es nochmal 1.500 Euro Hartz IV obendrauf, damit Daimler subventioniert wird, damit Daimler im Ausland günstig die guten Produkte verkaufen kann und nicht ein Daimler-Mitarbeiter, jedenfalls nicht einer von denen, die für diesen niedrigen Lohn arbeiten, kann sich so ein Produkt leisten. Und das kann es nicht sein. Und dagegen muss man angehen. Und dann über diesen Weg die Löhne in unserer Volkswirtschaft zu erhöhen, werden wir in Europa viele Probleme lösen und wir werden sicherlich auch, weil dann nämlich die Gewinne von den ganz Reichen abfließen werden, werden wir auch international Probleme lösen können. Aber wir können nicht einfach sagen, dass Grundstücke, die teurer werden, inflationär sind, denn das stimmt nicht. Inflation ist immer das, was kaufkraftwirksam in der Volkswirtschaft da ist. Und das sind in erster Linie die Löhne. Und zwar die Löhne, der Masseneinkommen, nicht der Unternehmer. Die Unternehmer haben sowieso so viel übrig, also wenn ich mir angucke, was die in den 60er Jahren an Kredit aufgenommen haben und was sie heute an Überschüsse haben, die haben so viel Geld angehäuft, die wissen gar nicht mehr, wohin mit der Kohle. Und dann kommt diese Spekulation bei raus. Aber das können wir umgehen, indem wir den Unternehmern das Geld wegnehmen und sagen, es muss in die Löhne, in die Realwirtschaft reingehen. Und ich bin ja nicht mal abhängig beschäftigt, ich bin ja selbstständig. Nur meine Kunden haben keine Kohle, um die Produkte bei mir zu kaufen. Und deswegen bin ich dafür, dass die Löhne hochgehen in Deutschland. Nervi? Flassbeck hat ja diese Korrelation zwischen den Lohnstückkosten und der Inflation gemacht. Siehst du diese Korrelation jetzt über die Angebotsseite oder die Nachfrageseite? Nachfrageseite. Nur über die Nachfrageseite. Ja, ich meine, Lohnstückkosten sind ja auch einer der größten Kostenanteile in Produkten. Und die werden ja vielleicht einfach an die Kunden weitergegeben. Das heißt, dann nehmen wir nur das Beispiel VW. Die Lohnstückkosten betragen 10% des Produkts. Das heißt, wenn du die Löhne in Deutschland im Jahr um 5% erhöhst, müsste der VW-Wagen um 0,5% teurer werden. Wo ist das Problem? Ja, also ich sehe da kein Problem, aber du bist nicht der Meinung, dass das über die Angebotsseite passiert. Ich meine, es gibt ja nicht nur VW. Nee, es geht immer über die Nachfrageseite und das ist, glaube ich, die große Diskussion, die existiert. Auf der einen Seite die Angebotsseite, nur was nützt denn das Angebot, wenn keiner nachfragt? Ja, wenn kein Geld dafür da ist, um das Produkt überhaupt zu kaufen. Und unsere Kunden, gerade in der Exportwirtschaft in Europa, also von Deutschland aus in Europa, unsere Kunden, denen sagen wir gerade, ihr dürft unsere Produkte nicht mehr kaufen. Was ist denn das Ergebnis? Wir machen die Pleite. Was wird das Ergebnis dann innerhalb unserer Volkswirtschaft sein? Unsere Exportwirtschaft wird extrem zusammenbrechen und dann hat keiner was davon. Wir müssen weg von dieser Exportorientiertheit, Exportweltmeisterschaft. Das haben wir schon mehrmals gehört. Ja, das ist eine Katastrophe. Aber das ist das, was du sagst, ist ein Sollzustand, den wir wünschenswert nennen. Was ich sage, ist zuerst einmal beschrieben, die Ist-Zustand, das ist nicht guter Zustand, was ich meine. Die Inflation hat diese Wurzel oder diese Basis. Das ist nur als solche zu Kenntnis nehmen und später darüber Punkt für Punkt, woher kommt es, das ist qualitativ, ist das, was ich gesagt habe. Und wie das, wie die Auswirkungen davon sind, das sind nicht richtig ausgedacht worden. Und außerdem ist es so, das ist auch kein Problem von Vermittelbarkeit. Das heißt, wir können alles wünschen, höhere Löhne und dies und das und so weiter. Aber wer soll die Löhne bezahlen? Das sind die Unternehmer. Die streiken da. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, und uns interessiert nicht. Und das zu sagen, da eine Methode müssen wir finden, die Gesetze und so weiter, die Methoden finden, die hier liegen die Punkte, die Nachteile für die gesamte Bevölkerung, und daher, wenn wir etwas besser machen und das nach Möglichkeit Win-Win-Situation machen, dann werden wir eine Chance haben, das zu durchbringen. Aber wenn wir nur sagen, ja, höhere Löhne, ja, die werden nur einfach in die Fäustchen lachen. Ja, aber es gibt auch ein Parteiprogramm. Im Parteiprogramm steht drin, dass wir einen Mindestlohn von 9,02 € für Festangestellte und 9,77 € für Leiharbeiter fordern. Und wir müssten dieses Parteiprogramm nur noch erweitern und sagen, weiterhin fordern wir jährlich 5% Lohnerhöhung, also auch der Mindestlohn wird um 5% erhöht. Und damit kriegst du doch schon ein Riesenproblem aus der Welt geschafft. Das kriegst du mit dieser Aussage alleine, kriegst du 5% Wählerstimmen. Ja, genau. Und deswegen will ich das ja auch nach vorne bringen. Aber leider wird es häufig zu sehr ausdiskutiert. Bunky, du beschwerst dich über die Privatdiskussion. Wolltest du auch was sagen? Es gibt ja einige, die jetzt zurück zum KG3-System wollten wieder, also über Geldpolitik reden. Also ja. Lohnpolitik ist total super Thema, aber passt eher an die Wirtschafts-AG. Nee, ist super. Also ihr müsst euch nur zu Wort melden, dann rufe ich euch auf und dann können wir auch über Tage 3 weiterreden. Ja, also dieses Tage 3 gehört gar nicht in die Wirtschaft, das gehört in die Geldordnung. Die Wirtschaft, das sind diese lustigen Teilnehmer. Wenn man das Ding mal aufmacht, steht ganz unten, ganz zum Schluss, habe ich noch ein Bild hinzugefügt, da mit einem Smiley. Das sind die Wirtschaftsteilnehmer. Die wollen ganz einfach ihren Zahlungsverkehr abwickeln. Und wollen von irgendwelchen anderen Sachen, und insbesondere, was läuft gerade im Bankensektor ab, wollen die nämlich überhaupt nicht belastet werden. Das interessiert die überhaupt nicht. Die wollen nur, ich habe eine Rechnung gestellt, 30.580 €, Unternehmung, und dann möchten die 30.580 € haben. Und wenn das da ist, ist die Sache gegessen. Und mehr wollen die ganzen Wirtschaftsteilnehmer überhaupt nicht. Das ist alles. Also das technische Prinzip, wie man so einen Zahlungsverkehr abwickelt, gehört nicht in die Wirtschaft, sondern das gehört in die Geldordnung. Die anderen Themen, die wir heute angesprochen haben, und heute ist ja eine Dazwischensitzung, also keine Sitzung, wo abgestimmt werden kann, sondern ein bisschen Charakter auf freie Rede. Die anderen Themen, ja, das ist querbeet über alles. Da sind Erbschaftsanteile drin gewesen, wie kriegt man Riesenvermögen in Händen Einzelner wieder klein. Da sind die große Debatte jetzt eben die Einkommensverteilung. Ich habe nämlich vorhin mit einem völlig abgedrehten Menschen gesprochen heute Nachmittag, einem Vollblutphysiker. Und der ist ein Vollblutphysiker. Und der will nur zwei Sachen. Er will Anerkennung. Und er möchte ein regelmäßiges Einkommen in vernünftiger Höhe. Das ist alles, was dieser Mann will. Und es geht am Ende um die Einkommensverteilung. Und wenn Plasbecker ankommt mit 5% Lohnsteigerung, dann sage ich, das ist eine qualifizierte Lohnsteigerung, die man auf Lohnstückkosten setzen muss. Denn man kann ja auch eine Lohnstundensteigerung, die Stundenlohn anheben durch eine Verkürzung der Arbeitszeit. Dadurch hat man zwar absolut nicht mehr, Aber tatsächlich verdient man mehr pro Stunde. Und damit wäre dann am Ende auch dieses Arbeitslosigkeitsproblem gelöst. Denn es wird so sein, wenn sowas kommt und mal real durchgeführt wird, dann wird Deutschland die zuvor exportierte Arbeitslosigkeit wieder importieren. Ja, kleiner Einwand zu dem, was du gerade gesagt hast, die Zeit zu senken würde dann aber nicht die Lohnstückkosten senken, weil die Unternehmen dann weiterhin die gleichen Lohnstückkosten haben. Bin ich hörbar? Ja. Hallo? Ja. Hallo? Also ich höre alle. Hört man mich nicht? Ja, doch, du bist schon da. Also ich sehe das so, die Gewerkschaften haben da so von 1900, was war das, 40, 45, schieß mich weg, nach und nach die Wochenarbeitszeit von 48 auf 44 auf, ich meine 42, 40, 38,5, 35 Stunden gesenkt. Und das musste am Ende tatsächlich ausgeglichen werden, entweder durch Produktivitätssteigerung oder eben, indem man die noch verbliebene Arbeitsmenge von beispielsweise 3 Millionen Fertigungsstunden mit einmal durch Neueinstellung, durch Zusatzeinstellung abwickeln musste. Ja, aber das war zu einer Zeit, wo wir noch nicht in einer Währungsunion waren. Das heißt, das Ausland konnte dann dementsprechend durch Währungsab- oder Aufwertung der D-Mark reagieren. Das geht im Moment eben nicht. Und solange wir noch im Euro sind, müssen wir sagen, okay, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland kann nur durch höhere Löhne erzielt werden. Und wenn wir dann irgendwann den Ausgleich haben, dann können wir auch über eine Arbeitszeitverkürzung reden, ja, um die Arbeitslosigkeit abzusenken. Aber solange wir das nicht haben, wir müssten 20 Jahre lang jedes Jahr um 5% die Löhne erhöhen, bis wir überhaupt mal zu einem ausgeglichenen Handelsbilanz kommen. Und danach kann man dann auch über andere Arbeitszeiten sprechen. Ja, ich stimme zu, dass auch die Währungsunion, diese unvollständige Währungsunion, deutliche Einflüsse hat. Den Haupteinfluss sehe ich im politischen im Jahr 1989/90 Wegfall des großen politischen Gegenspielers. Denn bis zu dem Zeitpunkt, mein Vater sagt das immer so, musste das Kapital abgeben, weil ja wir sonst die gleichen Verhältnisse hatten oder stark vergleichbare Verhältnisse wie in der Sowjetunion. Und nachdem das weg war, ist es wieder freigegeben und Stück für Stück werden alle Errungenschaften, die wir haben, wieder zurückgedreht. Man hat ja sogar schon die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist man mal angegangen, ganz kurz, indem man gesagt, der erste Krankheitstag oder die ersten zwei wird kein Lohn gezahlt, erst ab dem dritten. Also es geht los. Da hat man aber gemerkt, der Widerstand ist so gigantisch, da hat man es erstmal gleich wieder fallen lassen. Aber wir kommen wieder weg von Tage 3 zu Löhnen, mein Lieblingsthema, aber die Tage 3 Geschichte finde ich auch super und das sind halt drei, für mich persönlich drei wichtige Punkte, Tage 3, Löhne und Staatsfinanzierung, und wenn man das in den Griff kriegt, dann werden wir nicht nur in Deutschland, auch in Europa Riesenprobleme lösen können, und das sind schon immer meine Forderungen gewesen, an denen wir arbeiten sollten. Ja, also die Tage 3 Geschichte ist ein Ansatz zur Entflechtung der Banken mit dem Ziel, das Erpressungspotenzial der Banken zu reduzieren bzw. komplett zu beseitigen. Das Erpressungspotenzial gegenüber der heutigen Regierungen. Ich hätte noch eine Frage zu Tage 3, ist mir gerade eingefallen. Ja. Bisher ist es Tage 3, so wie wir es jetzt haben, ja nur für den europäischen Raum, richtig? Also den Währungsraum Euro. Noch kleiner. Erstmal nur für Deutschland. Das reicht. Die anderen können erstmal von mir aus genauso weiterfahren. Aber es ist richtig, es ist ein System, was innerhalb eines Währungsraums ist. Denn wenn wir die Währung wechseln, dann sind wir in dem Devisengerangel. Auch lösbar, habe ich schon mal angefangen drüber nachzudenken, durch eine neutrale Währung, dann gäbe es noch ein Target 1, das würde mit dem Bancor oder IVA laufen und der wiederum hätte erst den Wechselkurs zu den einzelnen Währungen. Aber das ist alles ganz weit Zukunftsmusik. Das ist zunächst richtig, es gilt für einen Währungsraum und ich muss Nein sagen, zu deiner Frage, ist das richtig, weil es kann auch ein Land alleine für sich erstmal einführen. Was dann aber nichts bringen würde wahrscheinlich. Ja, für das Land schon, ne? Also jedenfalls für die Abhängigkeit von der Politik, von den Banken. Ja, eben nicht, weil die Bank kann ja trotzdem dann mit anderen ausländischen Banken, darauf würde sich jetzt meine Frage beziehen, selbst wenn man das jetzt in ganz Euroraum einführen würde, können ja die Banken immer noch Interbankenmarkt mit jeder anderen Nicht-Euro-Bank oder mit Tochterbanken im Ausland durchführen und da gibt es dann immer noch Interbanken und Verquickungen. Aber das würde dann ja über das Target-2-System funktionieren. Das kann sich nicht. Hier haben wir nämlich die Trennung durch das Target-2. Das Target-2 ist nämlich diese Trennung. Nach wie vor haben wir in Europa 17 nationale Währungen, die einen Fixwechselkurs von 1:1 haben und die alle den gleichen Namen tragen, Euro. Man hat das bisherige System nicht geändert. Man hat nur einen anderen Namen eingeführt, denn wir haben nach wie vor die 17 Zentralbanken mit ihren Währungsräumen, die über Tage 2 zusammenhängen. Und wenn eine deutsche Bank mit einer Tochter oder einer französischen oder spanischen Bank, dann läuft das über Tage 2. Und nicht direkt. Es gibt keine direkte Verbindung. Also entweder ich bin nicht zu verstehen oder ihr versteht mich jedes Mal falsch. Ich meine natürlich Ausland als Ausland, nicht im Euroraum, das habe ich doch gesagt. Also wenn ich als deutsche Bank mit meiner Tochter in Amerika ein Geschäft mache, das läuft dann nicht über Tage 2. Und da ist immer noch die Verquickung, oder nicht? Wechseln wir ja den Währungsraum und da haben wir wiederum die Wechselkurse. Ja, die Wechselkurse werden heute nicht mehr durch die Realwirtschaft festgelegt, sondern durch den großen Devisenspekulationsmarkt mit seinem Transfervolumen von rund 4 Billionen jeden Tag. Das weiß ich. Hier haben wir zwei verschiedene Währungsräume. Und wenn die Euros abfließen lassen, dann kriegen wir Dollars rein. So einfach ist das. Ja, aber die Banken können sich doch trotzdem auch über die Grenzen hinaus im Interbankenmarkt Geschäfte miteinander machen und sich somit vernetzen, oder nicht? Ja, dann frage ich mich, wo soll das in der Bilanz der Bank jemals auftauchen? Ich bring's partout nicht unter, selbst überhaupt nicht. Denn mit Dollars kann die Bank nichts anfangen im Euroraum, sie braucht Euros, also muss sie die erstmal irgendwo wieder wechseln. Ne? Also ist ja schön und gut. Am Ende führt es dazu, dass die Bank, dass eine Bank, die so etwas betreibt, in den Zustand kommt, meine Vermögenswerte reichen nicht mehr aus, um meine Passivseite zu decken. Das nennt sich den Zustand der Pleite. Und dann setzt das ein, was ich die ganze Zeit vorschlage. Dann setzt die Verstaatlichung ein, die sofortige Abtrennung von dieser Art Machenschaften, diesem Finanzmärkten und Devisengeschäften, ist sofort eingestellt. Und dann wird die ganz regulär hier einsortiert in Tage 3. Dann ist der Spuk vorbei. Ja, das ist super. Das funktioniert das halt nicht, wenn die über die ausländischen Banken doch noch alle Banken miteinander verquickt sind und die dann doch alle Probleme bekommen, wenn eine pleite geht. Okay, wir haben eine Worte. Und die Abwicklung von den Devisen ist ja so, eigentlich gesagt scheißegal, weil bilanziert wird immer nur in der Währung. Und da steht dann trotzdem der Kredit, auch wenn es eine ausländische Bank ist, quasi in Euro drin. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen oder die Frage in den Raum stellen, wenn man das nur in einem Euro-Raum einführen würde, wird damit wirklich die Interkonnektivität wirklich gelöst, wie man es gern hätte, oder ist das nicht ein bisschen Augenwischerei, weil es über ausländische immer noch stattfinden kann? Also ja, da gibt es dann aber immer noch die Bankenkontrolle, ne? Ja, du sprichst konkret an, dass was zwischen Euro und Schweiz gelaufen ist, dass mit einmal Wechselkurs hier und da niedriger Zinssatz in der Schweiz, höherer im Euroraum, dass man mit einmal hier, dass die Schweizer Banken dann Kredite für den Euroraum vergeben haben. So, jetzt hat sich der Wechselkurs ganz gewaltig gedreht und verdammt viele, die dieses geniale Sparmodell angefangen haben, sind heute kaputt. Die haben zwar nach wie vor ein hohes regelmäßiges Einkommen, nur können sie mit dem nichts mehr anfangen, weil ihre Tilgungsvolumen in Euro ganz massiv angeschwollen sind. Die haben jetzt ein Problem. Da sage ich, das ist aber deren Problem, nicht meins. Und so ähnlich ist es dann auch. Und das andere ist wirklich, was Rudi sagt, verflucht und zugenäht. Wenn die Banken Mist gebaut haben, und das haben sie, dann muss man den schlichtweg ein Kontrollorgan oben drüber setzen. Anscheinend geht es ja nicht anders. Und dieses Kontrollorgan wird gerade solche Dinger, die im Devisenbereich sind, genau unter die Lupe nehmen. Okay, genau, Keox, und wenn andere nicht damit anfangen, sollen wir damit anfangen. Das finde ich auch richtig. Keox hat sich zu Wort gemeldet. Ja, also ich würde Wischers Denken zustimmen und möchte nochmal zurückkommen auf die Verflechtungen auf nationaler Ebene. Die wird nämlich durch euer System einfach nicht beseitigt. Also eine richtige durchgreifende Beseitigung des Problems, das Too Interconnected to Fail, wäre, wenn andere Banken nicht mehr dafür haften müssen oder die Steuerzahler, falls eine pleite geht. Und genau das schafft ihr mit eurem System nicht. Also das wollt ihr aber irgendwie anscheinend nicht begreifen. Ich habe es jetzt schon so oft erklärt, aber das ist irgendwie noch nicht ganz durchgedrungen. Und dann will ich nochmal auf den zweiten großen Kritikpunkt zurückkommen, dass es einfach zu Blasen führen muss, meiner Meinung nach. Also was ihr da vorhabt. Denn ihr wollt den Zins als Allokationsmechanismus einfach ausschalten. Der Zins ist dafür da, dass die Kaufkraft, die vorhanden ist und die nicht gebraucht wird, dorthin fließt, wo die höchsten Renditen verfügbar sind. Und das schafft einfach so ab und sagt, nee, das wollen wir nicht, wir drehen den Geldhahn auf und jeder darf so viel Kredit haben, wie er will. Aber das kann einfach nicht funktionieren. Das ist richtig. Du mit deiner heutigen Sachlage und was du alles hast, darfst sofort dann zu einer Bank gehen und sagen, du, das finde ich geil, ich möchte 18 Millionen Euro haben. Meinst du, dass du die kriegst? Bleiben wir doch einfach mal bei dem Beispiel der Immobilien. Ja, wenn du jedem, also unbegrenzt Kredite zur Verfügung stellen willst, für all diejenigen, die genügend Sicherheiten bieten können, dann werden einfach zu viele Häuser gebaut. Denn gerade beim Hausbau, beim Immobilienbau, ist ja die zu bauende Immobilie ein Großteil der Sicherheit. Das heißt, es wird einfach zu einer Immobilienblase, weil der Zins als Signal, dass das Geld knapp wird und damit auch eben das Angebot, und weil eben die Nachfrage zu groß wird, ausfällt. Und dann wird einfach eine Blase entstehen und überall würden sie Miethäuser und Hotels oder keine Ahnung, Gebäude halt hochziehen, die dann danach keiner haben will. Das widerspricht sich, Georg. Entweder es gehen viele bei und schaffen sich ihre eigenen vier Wände, dann ist der Mietraumbedarf nicht mehr da, dass die Mieter nicht mehr da sind. Oder es wird viel Mietraum gebaut, dann hast du eine Konkurrenz unter den Vermietungen, dass die Mietpreise sinken. Ich sehe den Twitter. Ich sehe kommen, Mieten, Vermieten lohnt sich nicht mehr richtig, die Renditen sind nicht mehr richtig da. Die werden ihre Wohnungen einfach direkt verkaufen. Weg, fertig, lohnt nicht mehr. So, und das führt zu diesem Eigentum. Und dann hast du keinen Neubau, sondern das ist bestehende, zum großen Teil sehr gesunde Substanz, die einfach endlich in die Eigentümerhände kommt, wo sie wirklich sein sollten. Und ich würde ganz gerne noch was anmerken zu dem, was du sagtest, die Guthabenzinsen, die ja dadurch dann reduziert werden oder wahrscheinlich abgeschafft werden, sorgen dann eigentlich auch dafür, dass eben das vorhandene Überschussgeld, was da ist, eben nicht einfach so hingelegt wird und dafür Zinsen erwirtschaftet werden, sondern in die Realwirtschaft zurückkommt. Das kann also dazu führen, dass eben Menschen, die, was weiß ich, 20% ihres Einkommens sparen wollen, sagen, ja gut, ich kriege halt keine Zinsen auf der Bank und ich habe eine Inflationsrate, die das eben dann dementsprechend weniger wert lässt. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann es zum Beispiel in Firmen investieren, ich kann Aktien dafür kaufen, ich kann es in Startups investieren. Ich kann zum Beispiel auch mit meinen Nachbarn zusammen oder in der Gemeinde hier jetzt, bei mir im Dorf zum Beispiel, in der Gemeinde sagen, wir machen ein Solardach auf die Schule und von den Gewinnen, die da erwirtschaftet werden, bekommen wir halt unsere Rendite. Aber es wird halt in die Realwirtschaft investiert und nicht in irgendwelche Finanzprodukte. Und das ist ein Riesenvorteil. Das ist doch lächerlich. Die risikofreien Anlagen oder Investitionen, die werden doch schon von diesen öffentlich-rechtlichen Banken bedient. Es bleibt dann gar kein risikofreies oder gar keine Investitionsmöglichkeit mit wenig Risiko übrig. Das ist ja auch gewollt. Ja, ich meine, risikofreie Geldanlage, also das ist ja eigentlich das, was wir im Moment haben mit den Staatsanleihen. Also alle finanzieren ja im Prinzip über Rentenversicherungen und Riesterversicherungen und so weiter in die Staatsanleihen. Da entstehen aber dem Staat Kosten. Und wenn du diese Kosten wegnimmst, dann muss sich halt die Versicherung oder der Großsparer überlegen, wo lasse ich das Geld halt denn da halt. Also entweder ich lasse es halt normal liegen und verzichte halt auf oder nehme den Verlust der Inflation in Kauf. Kauf oder ich investiere es eben in die Realwirtschaft. Und das ist das, was eigentlich mehr nach vorne bringen würde, als einfach das Geld auf die Bank bringen. Ich meine, wer erwirtschaftet das denn? Irgendeiner muss es ja bezahlen. Im Moment bezahlt es der Staat. Du hast ja, immer ja, noch Grundlegendes einfach nicht verstanden, ja, in dem Systemvorschlag bekommt jeder, der genügend Sicherheiten hat, automatisch Kredit zu Minimalzinsen. Dann bleibt ja einfach keine Anlagemöglichkeit übrig, ja, mit wenig Risiko für deine Sparer. Kapier ja, aber das haben wir doch nur, jetzt auch schon. Die können dann nur hohes Risiko eingehen, weil es nichts anderes mehr gibt. Aber das haben wir doch jetzt auch. So schwierig zu begreifen. Nee, hör doch mal zu, das haben wir doch jetzt auch schon. Also ich bekomme einen Kredit für mein Haus im Moment für 2% Zinsen. Das ist doch schon so. Das ist doch schon real so. Und was wir ändern, ist ja nicht dieses Kreditvolumen oder die Kreditzinsen, die dort entstehen, sondern die Verflechtung der Banken untereinander. Und alles, was du gerade sagst, das wäre ein Riesenproblem. Das ist real, das haben wir im Moment, aber wir haben trotzdem keine Immobilienblase in Deutschland, weil die Banken natürlich genau wissen, Moment, das ist ein bisschen viel. Und wenn wir noch eine Aufsicht oben drauf packen, die sagt, wir gucken eben drauf, was ihr für Kredite vergebt und wie groß das Kreditvolumen ist, dann kann man das auch dementsprechend begrenzen. Ja, Georg, du hast recht. Jeder, der der Sicherheiten hat, kann hingehen und sagen, gib mir Geld. Das kann er machen. Ja, das ist in Ordnung. Nur was macht er da mit dem Geld? Was will er da mit dem Geld machen? Er muss den Kredit tilgen. Und auf die Kredittilgung bestehe ich. Und wenn er sagt, ich will ganz viel Geld haben, hat er in dem Moment auch absolut eine ganz, ganz viel Zins. Der mag bei 1,5% sein. Aber das schlägt die Tilgung und dieser Zins. Der Zins ist praktisch vergessen werden. Die Tilgung. Die Tilgung schlägt in sein monatliches Einkommen rein. Und zwar 1:1. Na, vorher hatte der gar keine Schulden, hatte sein Vermögen und hat ein Einkommen gehabt, nehmen wir mal eine Zahl, 4.000 Euro und hatte die 4.000 Euro 1:1 zur Verfügung. Und nun sagst du, ja, da könnte ich ja Geld kriegen. Dann sage ich, ja. Und dann ist ein Wahnsinniger, der sagt, und na, macht man einmal, 300.000 kriegt er. Ja, wunderbar. Der hat ab sofort 1.500 Euro jeden Monat zu den Kredit abzubezahlen. Aus seinen 4.000 freien Einkommen hat er schlagartig 2.500 gemacht. Ich weiß nicht, ob das so jeder macht, aber das ist richtig. Jeder, der Sicherheiten hat, könnte sich Geld beschaffen. Nur frage ich mich, warum sollte er? Mühsam hat er vermutlich in der Vorgeschichte dieses Eigentum, diese Sicherheiten schon durch einen Kredit abbezahlt und hat die Erfahrung gemacht, dass sein Geldbeutel, sein frei zur Verfügung stehendes Geld verflucht wenig ist. Ist gerade heilfroh, dass er seit 4 Jahren raus ist und nun soll der sich erneut in diese Sachlage begeben. Das verstehe ich nicht ganz. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich wollte nur Klaus bitten, ob wir in Friedenspolitik hochgehen. Wir wollen ja noch mal was diskutieren. Okay, hallo. Okay, Bunky hat sich zu Wort gemeldet und dann würde ich ganz gerne von euch mal zwischendurch Anregungen bekommen, wann ich die Aufnahme beenden soll oder ob wir noch ein bisschen weiter reden wollen. Also in Anlehnung genau an das, was Kirx gesagt hat. Also das Immobilienbeispiel war jetzt nur ein Beispiel, aber was immer wieder zur Rede kam, waren diese verdammten Finanzprodukte. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, Patrick hat es auch im Wiki beschrieben. Die Banken gründen Zweckgesellschaften zwecks Eigenkapitalerhöhung tauschen over the counter erhöhen sich gegenseitig ihr Eigenkapital und tauschen das dann gegenseitig aus, einfach die Aktien über einen Aktientausch over the counter, das kriegt keine Aufsichtsbehörde mit. Und wenn ja, okay, wäre auch nicht so schlimm. Jedenfalls beschaffen sie sich Eigenkapital, um damit zocken zu gehen, mit dem Eigenkapital. Warum können sie das tun? Erstens ist der Investmentbanker immer daran interessiert, möglichst viel Liquidität zu haben. Das heißt, je mehr Eigenkapital, desto mehr Liquidität kann er auch haben. Da ist die Motivation des Investmentbankers da, das zu tun. Und am Ende ist, wenn die eine dieser Banken, die dann zockt, wird pleite gehen, das steht fest. Also in der Bustphase dann, ja, wenn die Blase platzt. Und dann wird nach dem System der Steuerzahler wohl einen Teil dieser Verluste übernehmen müssen. Und alles, was wir, das Argument, was immer wieder kam von dir, Axel, war, dass sich das, der Markt das natürlich regelt und der Markt diese Banken, die so handeln, aus dem Markt kegelt. Aber tatsächlich haben wir ja bisher auch schon dieses Marktversagen, dass eben gerade daher kommt, dass falsche Anreize sind, dass eben gerade dieser falsche Anreiz, ja, wenn ich too big to fail, too interconnected, gerade diesen falschen Anreiz gibt, ebenso riskant zu zocken. Axel? Ich habe es jetzt endlich geschafft, euch mal alle klar und deutlich zu hören. Wunderbar. Ich möchte mich mal ganz kurz vorstellen. Ich bin Henrik aus Hamburg. Und überlege seit einiger Zeit schon auch nach einem neuen Wertesystem oder ja, Finanzsystem. Und mir ist mal ein Ding, das kommt auf Star Trek fast in den Kopf gekommen. Das habe ich Social Credits getauft. Im Grunde genommen Dienstleistungen, die man sich gegenseitig bringt, die dann angerechnet werden und die halt in dem entsprechenden Gegenwert gegen andere Dienstleistungen oder Sachwerte eintauschen kann. Bis das dahin zukommt, ja, werden wir noch wahrscheinlich lange, lange mit Geld leben müssen, aber das ist halt so ein, das ist ein System, das ist halt so eine Sache, wie man diese Blasen schafft. Und das Geld ist großteils Giralgeld, was einfach so aus, dass die Banken sich nur hingebucht haben, was aber gar nicht real existiert, physikalisch nicht gegengedeckt ist, weder in irgendwelchen Sachwerten wie Gold oder so, noch in irgendwelchen Aktienpaketen. Ne? Und die EZB schmeißt Geld raus wie die Fed in den USA für die Zinsen und kurbelt damit auch die sogenannte Inflation an. Nun ja, jeder Kredit, der von Banken in unserem Geldsystem vergeben wird, ist gedeckt. Und zwar durch Sachwerte oder fast jeder. Wir reden jetzt nicht über Überziehungskredite, obwohl das dann wiederum durch die Pfändbarkeit der Löhne gedeckt ist. Aber jeder Kredit ist gedeckt, da muss kein Gold dahinter stecken oder so, sondern es steckt immer ein Sachwert dahinter. Und das heißt, die Geldmengenausweitung der Giral oder des Giralgeldes durch die Geschäftsbanken ist schon okay. Also das will ich auch nicht in Frage stellen. In Frage stelle ich... Nochmal bitte. Wiederhole es mal, dass jeder Kredit doch durch einen Sachwert gedeckt ist. Willst du mich verschaukeln? Ja, jeder Kredit, der ausgezahlt wird, nimmt irgendjemand anderen wieder was weg. Und die Zinsen und Zinseszinsen, die drauf geschaffen werden müssen, sind unser Wirtschaftswachstum. Ja, Moment. Zinseszinsen gibt es nur bei Spareinlagen in Banken. Und bei allen anderen ist der Zinseszins seit Jahrzehnten gesetzlich verboten und der existiert auch nicht. Nur bei Bankgeldanlagen gibt es den. Das steht im bürgerlichen Gesetzbuch drin. Jeder andere Zinseszins existiert nicht. Das ist reine Fantasie. Jetzt bin ich so Bunky raus, der sagte, die Banken können mit Eigenkapital spekulieren. Nein, Banken können nicht mit Eigenkapital spekulieren. Es ist völlig unmöglich. In Banken entsteht und vergeht Geld, aber sie können nie mit Eigenkapital spekulieren. Das ist etwas, was nur Nicht-Banken können. Banken nicht. Also, Henrik, erstmal herzlich willkommen hier. Was ganz wichtig wäre, dass du dich am Anfang vielleicht mal mit unserem Wiki beschäftigst. Denn da haben wir sehr viel schon an Informationen zusammengetragen, wie unser aktuelles Geldsystem funktioniert. Und das ist eine super Lektüre, um hier Einstieg zu finden. Denn sonst wirst du wahrscheinlich mit falschen Voraussetzungen das hören, was du hier hörst. Ja, da stimme ich mal dem Piratus ausdrücklich zu. Sehr sinnvoll, wenn man neu dazu kommt, erstmal das zu lesen, was wir als Konsens haben, unter anderem natürlich auch das Problem der Zinskritik, denn das, was du ja gerade so unterschwellig angesprochen hast, das haben wir schon vor Monaten aus unserer Sicht widerlegt. Und das Thema, wie Geld entsteht und Geld vergeht, ist auf den Wiki-Seiten super dargestellt. Schau es dir erstmal in Ruhe an. Jo, und nochmal, wie komme ich denn dahin? Ich gebe dir gleich einen Link dazu. Und zu Stefan nochmal, Natürlich ist es so, dass zurzeit es eben auch Finanzprodukte gibt, wodurch Geld entsteht. Aber das gilt es ja zu verhindern. Dazu sollen ja dann Regelungen geschaffen werden und Kontrollen geschaffen werden. Aber der Normalfall ist ja der, dass jeder Kredit, der eine Bank einer Nichtbank gibt, durch einen Sachwert gedeckt ist. Ich finanziere mir jetzt ein neues Auto. Ja, da ist eben das Auto dann der Sachwert, der dahinter ist. Oder ich habe ja vor 10 Jahren angefangen, mir ein Haus zu finanzieren. Da ist eben das Haus der Sachwert, der dahinter steckt. Oder wenn ein Unternehmen irgendwie sagt, ich will hier meine Wirtschaft weiter ausbauen, ich brauche neue Maschinen. Da sind halt die Maschinen, die dahinter stecken. Und es gibt nur eine Ausnahme, und das sind die Finanzprodukte, von denen du sprichst, die Derivate und sonstige Geschichten. Und die müssen halt unterbunden werden. Und da bin ich voll bei dir. Wenn ich kurz reingrätschen dürfte, dieses Thema, wie Geld entsteht und so weiter, da möchte ich eine Anregung bringen, und zwar, ich war mit Schulim bei der Bundesbank hier in München und wir hätten einen Vertreter einer Privatbank, der mit uns das Kreditwesengesetz genau auf die Entstehung von Geld nochmal gerne abklopfen würde. Und das wäre super, wenn wir dazu noch einmal eine entweder Verfestigung unserer bereits erreichten Konsenses hier erschaffen könnten und gegebenenfalls unsere Meinung noch adaptieren. Das wäre ein sehr wichtiges Gespräch, meiner Meinung nach. Da schreibt die Bankenlobby ja schon eine. Ja, stimme ich dir zu. Es geht um ein klärendes Gespräch, wie Geld entsteht. Hast du übrigens dem Jens mal die Wiki-Seite von Tage 3 rübergeschoben, AMT? Hallo? Michael? Hört die Aufnahme auf und dann ist gut. Ja, du musst Piratos dann zusammenschneiden. Das ist dann jetzt die zweite Aufnahme. Ja, ja. Wird keiner merken. Habt ihr nichts besprochen gerade, als ich nicht da war? Das tue ich alles nachquatschen. Ja, das ist okay. Also sollte ich gleich nochmal verschwinden, dann liegt es nicht an mir, doch, sondern an der Internetverbindung. Wir haben eine Sache besprochen, auf die ich dann soweit geantwortet habe. Die Frage war berechtigt. Banken haben ja untereinander Beteiligung oder gehen über einen Markt und verschaffen sich gegenseitig irgendwelche Annehmlichkeiten. Mit dem Target 3 ist zunächst die Verflechtung der Banken durch die Forderungen und Verbindlichkeiten der Banken direkt gegeneinander aufgelöst. Was natürlich noch nicht damit aufgelöst ist, ist die Beteiligung untereinander. Und meine Antwort hierzu war, ich erhoffe, dass bei einer detaillierten Betrachtung, welche Wirkungen und Folgen das dann haben muss, dass dabei herauskommt, dass jede Bank für sich isoliert wird und auch diese Art Beteiligung und dieser ganze Quatsch ein für alle Mal aufhört. Jede einzelne Bank ist für ihr Handeln verantwortlich. Das hoffe ich mir, dass das dabei rauskommt. Also die Stille schneide ich dann raus. Also Bankenaufsicht, ja. Bankenaufsicht, wie jetzt auch besprochen wird, mit Basel III und ja, Basel III ist gar nicht so ein abwegiges Instrument. Die Basel III ist eine Risikobewertung, worauf die Bank dann angewiesen wird. Pass auf, dafür hast du etwas vorrätig zu halten, über das du nicht mehr verfügen kannst, sprich über im Eigenkapital dort. Und auch hier durch eine, das ist ja schon real passiert, durch eine Verschärfung dieser Basel II, Basel III Bewertungen in Bezug auf Finanzprodukte. Das hat bei den ABS-Produkten stattgefunden. Da haben die Eigenkapitalreservierung auf 1250% erhöht. Und das war der Nennwert. Das heißt, die hatten ABS für 3 Millionen da drin stehen und mussten praktisch von heute auf morgen statt die üblichen 2000 Euro 3 Millionen Euro Eigenkapitalreservierung durchführen. Und das hatte die Wirkung, ich glaube 6 oder 9 Wochen hat es gedauert, dann gab es gar keine ABS mehr. Ja, in Bankenunion mit dieser europäischen Bankenaufsicht, wo jetzt diskutiert wird, ob die bei der EZB sein soll oder notfalls bei dem ESM angesiedelt werden soll, das also zur aktuellen Debatte jetzt. Ja, also momentan kann sie nur national angesetzt werden, weil es die EZB als solche ja noch gar nicht gibt. Wir haben die 17 Zentralbanken oder demnächst sind es möglicherweise 18, die haben nach wie vor ihren Hoheitsgebiet, und die EZB ist im Prinzip nur eine ich sag mal ganz extrem überspitzt, eine Kaffeekränzchenrunde, wo die eine 3 Glaskugeln drin stehen haben, wo sie mal raten, was könnte demnächst los sein. Die EZB selber ist keine Bank im Sinne der Fed oder der Bank von England oder der Bank von Japan. Erzähl das mal Herrn Asmussen. Das mag er vielleicht nicht wahrhaben, aber dem ist so. Die operativen Einheiten sind die Zentralbanken. In England, Japan, Russland, China gibt es eine einzige Zentralbank und nicht viele. Eine einzige. Nur im europäischen Raum, da gibt es 17 Zentralbanken im Euroraum. Sicher. Ja, könnte ja sein, dass der Euro zerbricht. Schweizer und so noch dazu. Dann brauchen wir sie noch. An sich ist das was Schönes, denn dadurch, dass man mit dem Euro die Zentralbanken nicht zu einer EZB vereinigt hat, konnte überhaupt sich das Target-2-System erst entwickeln. Und dadurch, dass sich das Target-2-System sich entwickelt hat und eingesetzt worden ist, war ich überhaupt in der Lage, ein Target-3-System mal eben so zu beschreiben. Ja, Beendigung des Tops. Ja, gute Idee. Dann käme jetzt hier Top Sonstiges. Ist Rudi noch da oder schon wieder raus? Also ich sehe ihn noch. Egal, ansonsten kann ja AMT kurz was sagen. Jo, kann ich, genau. Also ja, wie gesagt, wir haben uns da unterhalten mit einem Bankier und der war sehr, sehr vehement darauf, dass es nicht so einfach reduktionistisch ist, weil über entsprechende Refinanzierungsgeschichten, die sich dann doch wieder Kapital entsprechend besorgen müssen über diese Verflechtungsgeschichten. Und insofern wäre es vielleicht ganz interessant, da auch von unserer Seite vielleicht sogar Aufklärungsarbeit zu leisten. Oder halt im Gegenfall uns einfach der Diskussion grundsätzlich zu stellen. Stimmt das, was wir hier zusammengetragen haben, als Information? Ich gebe nach wie vor davon aus. Aber Herr Knoch hat es geschafft, Schulim, der aber ja inzwischen sehr stark auf unserem Konsens gelandet ist, davon zu überzeugen, dass es nicht ganz so einfach ist und dass man das nochmal diskutieren sollte. Insofern wäre das, glaube ich, eine ganz spannende Diskussion. Und mein Vorschlag wäre es halt jetzt so im Rahmen von 3-4 Wochen anzuberaumen als erstmal einen Vortrag von seiner Seite, dann einen Vortrag von unserer Seite und dann eine Fachdiskussion zum Thema. Was er wollte von uns, ist eine ganz klare Absteckung des Themengebietes im Vorfeld, dass wir ihm die Informationen geben. Das ist ja kein Problem, steht ja alles auf unserer Wiki-Seite. Sodass wir da gleich auch in Medias Res gehen können und eine entsprechend hochfachliche Diskussion an der Stelle führen. Also die Wiki-Seite hat er bis jetzt noch nicht gesehen? Nein, das ist das Erste, womit ich ihn konfrontieren würde, wenn ich ihm einen Terminvorschlag geben würde. Und dann ist die Frage, wenn er einen Vortrag halten soll, wäre er sehr gut geeignet dazu, einen Vortrag über Target zu halten. Weil sein Vortrag auch von anderen Leuten inzwischen übernommen wurde. Er hat sich die Informationen direkt aus dem Kreditwesengesetz und aus den anderen Rechtstexten rausgeholt und hat auf der Basis einen Vortrag erarbeitet selber. Und von daher wird das eine tolle Geschichte. Noch eine kleine Frage vielleicht. Was macht diesen Bankexperten jetzt im Vergleich zu anderen speziell? Gibt's da irgendwas? Er ist Bankfachwirt und Abteilungsdirektor und unter Umständen kommt es halt, kann es passieren, weil er das nur mit der Führung seiner Bank absprechen muss, dass noch jemand höherer von der kommt. Also es handelt sich um eine Privatbank hier in München. Ansonsten, ich habe ihn über Schulim kennengelernt und wir hatten eine sehr spannende Diskussion an dem Abend. Ansonsten Besonderes, nichts weiter. Ja, okay. Also es wäre schön, wenn für die dritte, für die fachliche Diskussion irgendwo ein Bilanzbuchhalter in der Nähe wäre, den man eben fragen kann, ist das in sich stimmig, was er gesagt hat, oder ist das in sich stimmig, was die Piraten ausgearbeitet haben? Und das, da behaupte ich, wenn man das mit hineinbringen kann, aber das ist ja schon Wirkungsmusik, dann wird möglicherweise dieser sehr aufgeschlossene Bankmensch die ein oder andere Überraschung erleben, wo ihm nämlich der Bilanzbuchhalter erzählt, das funktioniert so gar nicht, das ist nicht stimmig. Das ist meine Erfahrung aus den bisherigen Gesprächen. Das ist natürlich eine super Geschichte. Wir können natürlich auch fragen, ob die unter Umständen jemanden noch zusätzlich hätten, der in dem Bereich spezialisiert ist. Denn wenn die eine Fachdiskussion mit uns schon führen, dann haben die natürlich auch ein Interesse, sich da entsprechend kompetent zu präsentieren. Und das wäre natürlich eine super Gelegenheit für uns, das gleich mit anzustoßen, dass es dafür auch sinnvoll wäre, da nochmal einen speziellen Experten zusätzlich zu stellen. Vielleicht machen die das. Also das könnte ich auf jeden Fall in der Mail mit erwähnen. Welche weiteren Sachen wären dafür noch gut? Reicht das nicht schon, was jetzt gerade eben alles so auf dem Tisch liegt? Ich finde, das ist mehr als ausreichend. Wie gesagt, ich mache jetzt bloß erst nochmal eine Sammlung, weil, wie gesagt, mit dem Thema sind wir in einem abendlichen Gespräch mit 3-4 Stunden locker dabei. Ja, frag ihn noch, was er dafür zahlt. Ja komm, wir machen Werbung für eine Privatbank. Das ist doch. Ihr müsst ja mal ein bisschen think big. Ich muss eine Parteispende her. Ob wir Werbung machen, als Parteispende deklariert werden. Ob das Werbung ist, wird davon abhängen, was er erzählt. Ja. Genauso würde ich das auch sehen, aber wie gesagt, da wir ja transparent arbeiten, da die genau wissen, womit sie es zu tun haben, glaube ich durchaus, dass das eine sehr spannende Geschichte wird. Also der schien auch sehr offen für diese ganze Geschichte zu sein, da einfach mal eine Diskussion zu führen, und das Angebot sollten wir meines Erachtens nach in jedem Fall annehmen. Ja, dann wer übernimmt jetzt den Kontakt und die Klärung für das Grobschlächtige? Also der Kontakt wird über mich und Schulem hergestellt. Von daher, ich habe da den Hut auf, weil ich habe die Kontaktdaten. Möchtest du Matthias mit ins Boot ziehen als Moderator? Wegen mir gerne. Dann schlage ich vor, dass wir den Gascha Matthias hier vorsehen als den moderierenden Teil. Ja, also ich habe damit kein Problem. Ich kann auch gerne eine Co-Moderation mit ihm machen. Das ist, dass man sich das sinnvoll aufteilt. Also das kriegen wir in jedem Fall hin. Aber ja, gerne. Wir sollten uns erstmal Gedanken um einen Termin machen und nicht, wer es moderiert. Das ist vollkommen richtig. Deswegen war ja meine Idee, dass wir das in 3 Wochen oder in einem Monat machen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, an welchem Wochentag sinnvollerweise. Der Wochentag ist gut. Es gibt den idealen Wochentag, gibt es nicht. Bisher hat sich das meist am Donnerstag abgespielt. Und von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ich schlage vor, auch einen Donnerstag vorzusehen. Ja, Donnerstag oder Sonntag würde ich vorschlagen. Oder Mittwoch. Nee, Mittwoch ist schlecht, weil wir da ja unsere Sitzung haben und parallel auch AG Europa-Sitzung ist. Naja, das könnten wir in einer solchen Mittwochssitzung machen, wo wir keine Entscheidungen treffen dürfen. Wir dürfen keine Entscheidung treffen. Ja. Dann wird Matthias wieder unglücklich sein, weil er dann nicht in der AG Europa mitarbeiten kann. Treffen wir gerade eine Entscheidung oder bereiten wir nur die Entscheidungsvorlage für nächste Woche? Also ich möchte eigentlich bloß ein Meinungsbild jetzt momentan vorbereiten, welcher Wochentag denn am günstigsten wäre. Denn unter Umständen ergibt sich das aus den Möglichkeiten von Herrn Knoch. Also Meinungsbild ist okay, Abstimmungen können wir nicht mehr machen, weil wir sind nach 22.30 Uhr und ganz oben steht ja, nach 22.30 Uhr werden keine Abstimmungen mehr gemacht. Aber ein Meinungsbild wäre ja völlig okay. Ja, probier doch einfach den Donnerstag und dann mal sehen. Dann würde ich das... Genau. Gut, dann würde ich das jetzt einfach mal probieren und einfach mal fragen, wie würde es denn an einem Donnerstag aussehen, wie würde es an denen in 3 Wochen oder in einem Monat aussehen. Ganz konkrete Geschichte, wir wollen diskutieren, nur damit wir die Themen vorher klar definieren, auch mit den Links auf unseren Seiten. Wir wollen diskutieren über die Geldschöpfung in Banken, wie das bilanztechnisch funktioniert, und er hatte angeboten, einen Vortrag zu halten über Target 2, wie die Bankenverflechtung aussieht. Jetzt ist meine Idee wäre quasi zu sagen, dass er seinen Vortrag hält zum Thema Target und Bankenverflechtung und Problematik aktuell. Und dass wir dann direkt diskutieren, was er gesagt hat, und geht dann rübergehen zu den konkreten Geldschöpfungsgeschichten. Gibt es da eine bessere Methode? Ja, also ich würde ja vorschlagen, dass man demjenigen auch unseren oder Axels Idee des Tage 3 einmal im Vorwege zur Verfügung stellt, damit er da mal rüber gucken kann, denn das wird sicherlich auch ein Thema sein dann. Das würde ich davon abhängig machen, wie weit wir damit sind. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir, dass er uns nichts erzählt, was wir schon kennen. Also er sollte das sich anschauen, was wir schon haben, weil das ist ja unspannend. Also was ich halt gut fände, wenn er zum Beispiel auf das rechtliche Thema von Target-Forderungen eingeht, und das würde mich interessieren, weil da habe ich auch noch, bin ich völlig blank, und das ist ein Punkt, den ja Arne angesprochen hatte, was vielleicht auch ein Knackpunkt an dem Target-3-System sein könnte. Und von daher wäre es interessant, wenn er das genauer erklären könnte im Target-2-System, wie da die gesetzliche Regelung ist und ja, welchen Status diese Forderungen wirklich haben. Ob es, was für Forderungen das jetzt wirklich sind und gegen wen. Okay, also von mir nochmal der Vorschlag, dass du ihm vielleicht die Links zu unseren bisher verabschiedeten mehrheitlichen Positionen schickst, also wie die Geldschöpfung funktioniert. Ich denke mal, bis dahin, bis 3-4 Wochen, werden wir sicherlich auch das Tage-3-Thema in der AG abgestimmt haben. Das könnte man ihm als Vorschlag auch noch mitschicken und dann dementsprechend absprechen, was dann bei der Podiumsdiskussion besprochen werden soll. Ja. Also das, was ich sehr interessant fand an seiner Herangehensweise, ist, dass er gesagt hat, es wird einfach wahnsinnig viel Schwachsinn an allen Stellen geredet. Und was er einfach gemacht hat in der Erstellung seines Vortrags, ist, er ist direkt in die Rechtsquellen reingegangen, Kreditwesengesetz und die anderen Geschichten, was dann noch zusätzlich auf europäischer Ebene ist, und hat sich da durchgearbeitet und auf der Basis eben seinen Vortrag erarbeitet. Und das ist halt eine Herangehensweise, die so unangreifbar ist, wie es halt geht. Und das wäre super, wenn wir da eine Position hätten, dass wir einfach klarstellen, dass entweder das passt, was von seiner Seite hier präsentiert wird, oder dass da tatsächlich dass das anders läuft. Und das wäre meines Erachtens nach ein sehr großer Erkenntnisgewinn an der Stelle. Auch wenn wir jetzt nur bestätigen, dass das, was wir bis jetzt rausgefunden haben, richtig ist. Genau, darum geht's ja, glaube ich, gerade. Jedenfalls das, was Piratus eingeworfen hat. Wenn du ihm die Links schickst und er dann feststellt bei dem Durchlesen, ja, das ist genau das, was ich in meinem Vortrag sage, nur mit Paragraphen dahinter, dann wird das ein sehr, sehr kurzes Podiumsgespräch. Ja, das ist ja dann unproblematisch, weil dann gehen wir zu anderen Themen übrig. Es ist ja nicht so, dass es uns langweilig würde, da ein paar intelligente Fragen zu stellen. Ich überlege noch, ob es wirklich so sinnvoll ist, gleich von vornherein die Themen alle miteinander zu vermischen. Also jetzt quasi Tage 2 und Geldschöpfung. Ob man da nicht eine striktere Trennung machen sollte und sich erstmal nur auf ein Thema beschränken würde. Ja, das kann man ja machen. Wenn Michael ihm die Links zu unseren Ausarbeitungen schickt und er sagt, jo, genau so ist es, ne? Da brauche ich nichts zu referieren. Ich konzentriere mich dann auf Tage 2, ist auch okay. Aber parallel würde ich trotzdem ganz gern mit Experten immer das Thema Tage 3 diskutieren wollen. Ja, dann machen wir einfach mal diese Vorschläge, dass er sich mal in die Seiten reinliest. Und es kann natürlich passieren, was er auch meinte, dass er auch einfach mal ein geschriebenes Statement dazu in Form von einer Mail einfach dann gegenschickt und uns, dass wir im Vorfeld schon mal einen Teil der Diskussion sinnvoll führen. Also das wäre natürlich sehr zielführend, wenn wir es dann eingrenzen könnten beim Kaminzimmergespräch direkt. Ja, biete mal an, dass er dir die Mails schickt und du leitest einfach in die Mailingliste weiter. Genau, das wäre die Idee, genau. Dann gehe ich jetzt mit dieser Mission raus. Super. Hast du es mitbekommen in Top 1, dass wir Koordinatorenwahl machen und da ein Link ist zu Vorschlägen, wer Koordinatoren sein könnte in Zukunft? Nein. Ja, dann guck mal in Top 1, Zeile, lass mich schauen. Zeile 60 folgende, in Zeile 67 ist der Link, da habe ich dich vorgeschlagen und Piratos übrigens auch und würde mich freuen, wenn es noch mehr Vorschläge gibt für die anstehende Koordinatorenwahl. Gut, sind wir dann quasi am Ende? Können wir die Aufnahme beenden? Wollen wir noch eine freie Diskussion hinterher machen oder gibt es noch irgendwas Wichtiges? Okay, ich entschuldige mich bei allen, denen ich ins Wort gefallen bin heute, ganz speziell Kri, der ist leider gar nicht mehr da, schade. Das war halt schwierig für mich als Versammlungsleiter dort dementsprechend ruhig zu bleiben, wenn ich was sage, dass mir dann ins Wort gefallen wird, aber das wird sich hoffentlich ändern in beiden Richtungen und ich denke mal, das kriegen wir auch locker hin in den zukünftigen Sitzungen. Ich würde ganz gerne jetzt um 23.30 Uhr die Sitzung beschließen, wenn keiner eine Gegenrede hat. Gibt es nicht, also dann beende ich die Sitzung um 23.30 Uhr, beende auch die Aufnahme und wir gehen in die freie Rede. Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.